Die Dorfschönheit. Peter? Ja, Robert? Fühlst du dich auch heute so strange? Ja. Ich glaube, wir haben es vergessen. Hinten noch abgeschnitten. Zack. Perfekt. Da hat Netflix guten Job gemacht. Das ist nämlich auf dem offiziellen Kanal von Netflix. Oh, ist das schlecht. Das ist schwach. Gute Arbeit geleistet, Netflix. Das ist richtig schwach. Ja, nochmal ein... Entschuldigung. Ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe von Die Dorfschönheit. Wir haben unseren Titel jetzt... Also nicht unseren Titel. Ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gelesen, worum es heute geht. Yeah. Um musikalische Cowboys und... musikalische Peters und Stranger Things. Oh yeah. Oh yeah. Jo, hallo, von mir auch. Ich bin auch dabei. Und ich nochmal. Ibims. Oh Mann. Ja, also, ich habe mich heute auch ein bisschen in Schale geworfen für den Podcast. Ich sehe ein richtig geiles T-Shirt von QWERTY.com. Yeah. Die uns übrigens nicht sponsern. Die uns leider noch nicht sponsern, kommt noch. Aber wir sponsern sie, deswegen können wir sie auch erwähnen. Genau. Weil wir Zeug von ihnen kaufen. Ja, wir nicht, erstmal nur Peter. Aber dazu später mehr. Oh ja. Ich gleich noch ein paar Aussagen treffen. Auf jeden Fall ist es ein cooles T-Shirt, kann man sagen. Da ist hier dieser Mindflayer mit drauf. Der Mindflayer. Genau. Und ich nenne jetzt einfach mal Mindflayer. Ja, ja, da ist doch, und ist doch so. Darunter hat man quasi die vier Jungs. Also mit Protonenpäckchen. Mit Protonenpäckchen, genau. Schön als Ghostbuster. Das wäre eigentlich auch eine schöne Einstellung so für die Serie gewesen, gell? Finde ich. Also was, die ganze diese Zeit Einstellung, Ghostbuster? Die ach, Einstellung, wie es hier steht, die ja, gegenüber von meinem Flyer gewesen, mit dem Protonenpäckchen, wäre schon fett. Richtig fett. Aber so bleibt es nur in unseren Köpfen. Nie. Ah, ihr merkt, es ist das Comeback vom Soundboard. Wir hatten jetzt einige Zeit kein Soundboard mehr dabei. Stimmt, ja. Und ja, nachdem wir vor 2 Wochen für euch und auch für zwei Wochen für uns durch ein Pen and Paper Abenteuer gekämpft haben, ja, wirklich durch was ich mir auch noch mal anhören möchte demnächst. Und ich höre gerade, unsere Folgen und da habe ich gemerkt, dass unsere Handys Störsignale gemacht haben. Mhm. Voll ärgerlich. Also haben wir jetzt Flugmodus angemacht. Super nice. Wir haben es halt drauf. Peter! Wir heben ab. Stopp! Ja, du fängst an. Peter, was gibt's Neues? Ein bisschen was kann ich sagen. Ich sage, woran hattet ihr Lächen? Ja, woran hattet ihr Lächen? Also fragt man, woran hattet ihr Lächen? Kennst du das? Nee. Das sagt mir gerade nichts. Wirklich nicht? Nein. Ich mach das mal schnell an, weil da braucht man nichts zu sehen. Es ist so ein Interview nach einem Fußballspiel. Ach so. Da braucht man kein... Ey, Namus. Da braucht man kein Bild. Woran hast du es gelesen? Woran hat sie lehnt? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat sie lehnt? Das fragt man sich nachher natürlich immer, woran sie lehnt hat. Ich sage immer, woran sie lehnt hat, fragt sich immer. Vorhand Handgelenk. Na gut, ich sag mal so. Vorhand Handgelenk. Da sagt man, nachher natürlich immer, fragt man sich, vorhand Handgelenk und fragt man sich immer, vorhand Handgelenk hat. Ist so. Also solche Interviews würde ich auch führen, ey. Also solche Antworten würde ich auch geben. Fragen, ey. Wo hat er die Legen? Das ist gleich eine gute Überleitung zu meinem ersten Thema, was ich jetzt im Vorgespräch ansprechen möchte. Und zwar etwas, was ja gut, woran Peter. Hat es gelegen? Also Peter. Robert dachte sich schon kaputt. Und zwar ich die Kunde. Den Kontext schon kenne. Tut mir leid, Leute, aber also, Peter, Sie waren gestern Abend auf einem Band-Contest mit ihrer Band, Hanging Tree. Three, nicht Tree, Hanging Three, die hängenden drei. Und die drei schönen zwei. Genau. Und wie ich gehört habe aus sicherer Quelle, sind Sie siebter Platz geworden. Und jetzt frage ich Sie, woran hattet ihr die Lächeln? Ja gut, woran hat es gelegen? Das fragt man sich immer. Und dann kann man nicht sagen, woran hat es gelegen? Also, ist so. Das kann man nicht so genau sagen. Ist so. Ja, also wir haben an einem Band-Contest teilgenommen. Und ich glaube, beim Band-Podcast, da wird noch jemand hier mit am Tisch sitzen. Ich glaube, das Thema darf ich da nicht ansprechen, weil ich glaube, da mache ich einen Fass auf. Also unser guter Freund und Ex-Band-Kollege Smithers, nenne ich ihn jetzt hier. Ja. Hat nachdem er gehört hat, dass wir an so einem Band-Contest teilnehmen, und ich sage jetzt auch mal den Namen, SPH Band-Contest, hat natürlich seine Meinung in der WhatsApp-Gruppe, in der das Wort gefallen ist, natürlich ganz groß kundgetan. Das heißt, er hat überhaupt keinen Bock auf sowas. Er hat da viel drüber gelesen und sowas und ist da kein Fan von und findet das ungerecht und subjektiv. Warum eigentlich? Und das müssen wir mal genau erörtern, das kann ich dir das gar nicht sagen. Das würde mich echt mal interessieren. Er findet's. Aber da muss ich auch sagen, meine Bandkollegen waren ähnlicher Meinung. Wir haben auch gesagt, wir machen es trotzdem mal. Die Erfahrung, man möchte es auch mal selbst erkunden, wirklich ausprobieren. Und am Ende, natürlich, man regt sich über gewisse Sachen auf, die man als Juryurteil bekommt. Also das Schöne ist an dem Bandcontest, man kann sich danach von der Jury eine Kritik einfordern quasi. Man kann danach hingehen zu den Juroren und kann sagen, ich möchte gerne mal wissen, ja gut, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? So haben wir das natürlich auch getan und haben dann gewisse Sachen gehört und man muss eben sagen, so Sachen wie, ja, bei euch hat der Bass gefehlt, wenn man keinen Bassisten hat, kann der Bass nur fehlen. Da habe ich gesagt, ja, okay, wenn das ein Kritikpunkt ist, weil alle anderen Bands einen fetteren Sound haben, weil sie einen Bassisten haben, dann ist das so, dann hat es eben daran gelegen, aber da kann man nichts dran machen, das ist für mich keine Kritik, weil wenn ich den nicht habe, wie soll ich den ersetzen, gell? Egal. Aber es gibt andere Sachen, die waren gerechtfertigt, die nehme ich mir mit für die Zukunft und ich finde es aber gut, dass sie eben, deswegen möchte ich mal jetzt auch mal eine Lanze dafür brechen, für diesen Bandcontest speziell, ich finde es gut, dass die wirklich die Möglichkeit offenbaren, da wirklich nochmal Kritik zu bekommen und wirklich auch ehrliche Kritik zu bekommen. Und da waren ein paar Sachen dabei, die haben wir noch nicht so gesehen oder die mir noch nicht so aufgefallen waren, die ich einfach für mich mitnehme. Und für mich ist das eine Erfahrung, wie gesagt, einfach mal an so einem Bandcontest teilgenommen zu haben und auch musikalisch hat es mich jetzt weitergebracht, weil ich wieder so ein paar Sachen weiß, auf die man mal achten muss, die mir noch nicht so klar waren. So, weil man ist da oftmals so drin gefangen in seinem Schreibprozess und probiert da Sachen rum und denkt so, das ist saugeil, wie es ist, gell? Und dann kommt mal jemand, der das von außen betrachtet, mal nüchtern betrachtet, das bewerten muss nach bestimmten Kriterien. Also kann ich mal einen kurzen Einblick auch geben. Es gibt drei Kriterien, nach der die Jury beurteilt. Das eine ist Bühnenperformance-Show, das andere ist Songwriting. Und das dritte ist musikalisches Können, Gesang, Zusammenspiel der Band. Und derjenige, der das bewertet hat, ist auch Musiker, schreibt auch für Magazine, für Metal Hammer hat er irgendwie auch schon Berichte geschrieben. Wir haben mal nachgefragt, was seine Kompetenz ist quasi. Ja, aber so nochmal hinterfragt, einfach um das mal zu wissen. Im Prinzip kann es jeder machen, habe ich mal nachgelesen. Also ich könnte jetzt auch sagen, fürs nächste Mal möchte ich Juror sein. Gell? Also kann sich da melden auch direkt. Die machen das in allen möglichen Großstädten. Ja. Und kann man auch selbst eigentlich ist als Juror mitwirken. Ist das was mit Thomann zu tun hat? Das hat was mit Thomann zu tun, also das, die haben ja, auch namhafte Partner, genau, die haben zum Beispiel eben Thomann an Bord, Ibanez, großer Gitarrenhersteller, Shure für Mikrofonie, sowas, Elixir, großer Seitenhersteller, also das sind Elixin? Wir riechen euch schon dahin, wo wir euch haben wollen. Fox ist das auch dabei. Das sind doch meine Jungs, auf jeden Fall. Das Amp-Hersteller, also da sind schon namhafte Sachen dabei, auch Magazine wie Gitarre und Rockstar Bass. Energy Drink. Ja, Es sind schon ein paar Leute an Bord, ja, wo man sagen muss, sind ein paar Namen. Das sind schon namhafte Sponsoren und Unterstützer, wo ich mir gesagt habe, das ist für mich, das klingt für mich seriös und es ist auch größtenteils seriös. Also ja, muss ich jetzt wirklich mal sagen, natürlich nur der Tod ist objektiv, habe ich gesagt, der trifft jeden, gell? Mhm. Und so ein Juryurteil ist immer subjektiv geprägt. Da kannst du auch zu. Ist das der Vogel? Das ist derjenige, der das quasi organisiert hat, Dennis Preuß. Wie gesagt, die gehen hier auch hausieren damit, dass sie sagen, eben von Musikern für Musikern, das ist so von Musikern für Musikern. Das ist eben so das große Motto, so nach dem Motto, jeder kann mitmachen. Bis zu 250 Euro Umsatzbeteiligung für die Band pro Show. Mhm. Das geil. Klingt erstmal gut. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der negativ war für mich. Man kriegt ein Paket zugeschickt. Ja. Erstmal, bevor man mitmacht, bezahlt man eine Teilnahmegebühr von 50 Euro, glaube ich, plus Mehrwertsteuer. Also sind es dann um die 60 Euro, glaube ich, gewesen, was da rauskam. Und das hat uns auch erstmal nicht gestört, weil das war auch begründet mit eben gewissen Kosten, die haben und sowas. Genau, haben wir aus der Portokasse genommen. Ach, sowas quasi. Kann man mal bezahlen. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Und dafür, so eine Erfahrung. Dafür bekommst du eben auch so ein Support-Paket zugeschickt mit verschiedenen Gutscheincodes für, du kannst auch auf die Musikmesse gehen und sowas, kriegst du 2 kostenlose Tickets quasi, kostenfreie. Okay. Also eigentlich kriegst du das wieder rein, das wenn Geld du das jetzt einlösen würdest. Ne? Ja. Wir machen es zwar nicht, also für uns kommt es eigentlich nicht rein, aber theoretisch. So, und jetzt zu diesen 250 Euro. Man kriegt mit diesem Paket 150 Tickets zugeschickt. Das sind totale Blanko-Tickets. Da steht nichts drauf für, wo man jetzt spielt oder sowas. Totale Blanko-Tickets sind das. Und die kann man unter die Leute bringen. Das heißt, man macht eigentlich die Arbeit für den Veranstalter mit und den Contest. Ist ein cleveres System. Ja. Ging uns ziemlich auf den Sack, weil an diesen Tickets Sachen hängen. Also man muss die Tickets verkaufen für den Preis natürlich, für 7 Euro. Ja. Am Tag, wenn man da hinkommt, wird abgerechnet quasi. Man geht hin zu dem Showmanager. Mhm. Der wird einem vorher genannt. Also die Information ist super. Man kriegt über Mail jedes Mal wieder Neuigkeiten genannt. Wer ist da? Wie ist der Ablauf? Man kriegt richtige übersichtliche Infosheets. Was steht? Wer stellt was? Und sowas ist super gemacht, super organisiert. Und jetzt zu den Tickets. Die gibt man dann ab. Die werden auch wirklich nachgezählt. Also man kann ja nicht sagen, wir haben 50 verkauft oder sowas, gell? Und gibst dort eben dann nur 50 ab und die glauben es dir oder sowas, gell? Ja. Also die zählen wirklich nach und wollen dann natürlich auch das Geld vor Ort haben. Also wenn du da jetzt die Tickets billiger vertickst, musst du den Rest draufzahlen dann vor Ort eigentlich, gell? Ja. Deswegen ist es eigentlich Quatsch. Also eigentlich musst du die 7 Euro auch einfordern. Das wird dazu noch gesagt, ich hole jetzt ziemlich weit aus, es gibt 5 Runden, die aufeinander aufbauen. Es gibt eine Vorrunde, da kommen 3 Bands weiter. Irgendwann gibt es ein Stadtfinale in Erfurt dann auch. Also ich war in Erfurt mit meiner Band. Ja. Gibt es in den ganzen Großstädten dann die Finale. Dann gibt es ein Regionalfinale, Pre-Final, Final. Also es sind 5 Runden und die Tickets werden auch immer teurer. Erst 7, 8, 8, 10, 12 ist quasi die Reihenfolge für die Tickets. Ja. Und man kriegt immer eigentlich einen Batzen Bands. Das ist eigentlich das Schöne für den Preis. Also bei uns waren es jetzt 7 Bands. Eigentlich waren 8 angesetzt. Eine Band ist abgesprungen oder hat sich nicht mehr gemeldet. Keine Ahnung, was da los war. Ja. Auf jeden Fall, so viele Bands war es. Und jetzt musst du im Prinzip diese Tickets, oder musst nicht, das ist das Schöne. Man kann im Prinzip sagen, es ist mir egal, ich verkaufe gar nichts. Diese Tickets unter die Leute bringen. So, das ging mir ein bisschen auf den Keks. Hm. So, jetzt kommt dazu, jetzt könntest du dir sagen, ich verkaufe kein Ticket, ist mir egal. Jetzt kommt dazu, die haben einen gewissen Wert im doppelten Sinne, diese Tickets. Wer die meisten Tickets nämlich verkauft, darf sich zuerst seinen Slot aussuchen an dem Abend. Mhm. Das heißt, es wird erst abgerechnet vor Ort und dann wird die erste Band aufgerufen, die meisten Tickets verkauft hat und die sagt, ja, ich möchte als 5. Band spielen oder als 6. Band. Ich möchte nicht als 1., nicht als 2. spielen. Mhm. Ich möchte genau in die Mitte, gell? Wenn die meisten Leute meist da sind. Ja. So, und so geht das nach immer weiter hinten. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wir haben nicht so viel verkauft. Das heißt, wir hatten die wenigsten Tickets. Das heißt, wir durften uns nichts mehr auswählen. Es blieb nur der letzte Platz übrig quasi. Ja, also der letzte, der auch noch offen war. Und natürlich, wie ist es an so einem Abend? Man bekommt den ersten Platz, ja, gell? Ja, na klar. Nachteil bei 7 Bands, es geht verdammt früh los, gell? Eigentlich 8 Bands. Uns ist kaum jemand da als erste Band bei so vielen Bands, weil die Leute ja dann noch erst später kommen. Ja. Vorteil, du hast einen ordentlichen Soundcheck, alle anderen haben nur einen Linecheck, du kannst dir Zeit lassen dabei. Fand ich jetzt gut, das hat mich jetzt nicht gestört. Großer Nachteil war, das ist für mich ein großer Kritikpunkt jetzt an dem Zeitmanagement, was die an den Abend gelegt haben. Das werde ich denen auch nochmal als Feedback schreiben. Also die fordern auch Feedback von den Bands ein, zum Beispiel, finde ich auch gut. Ja. Deswegen, ich finde die Transparenz von dem Bandcontest einfach gut. Deswegen breche ich gerade hier auch so eine Lanze und mache das mal ein bisschen ausführlicher. Ich denke, für andere Musiker auch interessant, die vielleicht mal an einem Bandcontest teilnehmen wollen. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Die sind sehr transparent und man kann Feedback schreiben. Genau. Und bei dem Feedback, ich wollte gerade auf irgendwas anderes hinaus. Genau, das Zeitmanagement von dem Abend. Genau. 19 Uhr war Einlass für den Auftritt. Die erste Band war für 19.15 Uhr angesetzt. Schwierig. Und da haben wir auch gespielt quasi. Also wir konnten es noch um 5 Minuten rauszögern, hat es uns noch erlaubt, weil ich gesagt habe, hier kommen noch Leute, die haben Tickets gekauft, die wollen uns hören, die sind gerade auf dem Weg. Die sind nicht davon ausgegangen, dass wir die erste Band sind, gell? Oder ja, haben noch Verspätung. Gell? Durften wir zum Glück noch 5 Minuten rauszögern, aber die Zeit, das fand ich absolut bescheuert. Das werde ich auch als Feedback nochmal schreiben. Ja. Heutzutage, als ich persönlich, wenn ich zu einem Konzert gehe, gehe ich davon aus, wenn da eine Zeit steht, Einlass, geht's eine Stunde später frühestens los. Also würde ich davon ausgehen, dass die erste Band um 8 spielt. Weiß nicht, wie du da denkst. Ja, eine Stunde. Aber das ist eigentlich so die Regel. Ja. So, und deswegen war das schon sehr merkwürdig, das Zeitmanagement so anzusetzen, dann 19.15 Uhr die erste Band zu spielen zu lassen. Entsprechend waren kaum Leute da. Wir haben fast vor dem leeren Saal gespielt und vor den Leuten, die wir eingeladen haben quasi. Ja. Und ja, und dann hängt auch noch mit dran an diesen Tickets, die Leute dürfen mit abstimmen. 50% ist Juryurteil, 50% Publikum. So. Es bringt einem aber nichts, wenn man nicht gehört wurde. Genau, wenn die Leute später kommen, kann keiner für dich abstimmen und kann dir auch keiner, was ich wieder gut finde, keiner eine Zweitstimme geben. Es gibt eine Erststimme und eine Zweitstimme, die jeder abgeben darf. Mhm. Das heißt, du brauchst jetzt nicht nur für die Band abzustimmen, die du am meisten magst oder für die du gekommen bist quasi, sondern du kannst für eine andere Band abstimmen, die du auch geil fandest. Ist natürlich nochmal gestaffelt. Erststimme bringt 2 Punkte, Zweitstimme 1 Punkt. Ja. Finde ich prinzipiell gut. Das Problem ist, wenn uns keiner gehört hat, kann uns auch keiner die Zweitstimme geben. Mhm, richtig. Ja. Das ist so die Sache. Das ist so der grobe Rahmen davon. Und gut finde ich noch, man kann jetzt im Nachhinein auch wirklich einsehen, das wusste man, habe ich jetzt heute auch erst gesehen, man kann den Tag danach quasi auch einsehen, wie die genaue Wertung war. Ja, das ist ja wirklich super transparent, ne? Also ich kann jetzt hier draufklicken, Erfurt Vorrunde, Informationen, hier steht auch nochmal alles, wer gespielt hat oder theoretisch hätte spielen sollen, eine Band ist ja kurzfristig abgesprungen und jetzt ist ja genau aufgeschlüsselt, welche Band, hier ist auch nach den Plätzen quasi, hier oben ist der erste. Und dann sieht man das Juryurteil, es werden immer so Durchschnittsprozente gebildet quasi. Und dann sieht man genau, wie viel Prozente Jury abgegeben haben. Aber wie viel Stimmen durchschnittlich. Aber ihr wart jurymäßig Publikum nicht die Schlechtesten. Nee, das war ja auch das Interessante. Das haben die ja auch zu uns gesagt. Wir waren eigentlich jurytechnisch relativ weit oben. Also gut, wenn du jetzt hier guckst, wir wären so in der Mitte gewesen. Ja. Er hat gesagt, wir waren jurytechnisch eigentlich gar nicht so schlecht. Wir wären zweitletzter Wärter gewesen. Ja, aber aber er hat eben gesagt, trotzdem war es gar nicht so schlecht. Also, der hat eben auch uns so ein paar Sachen noch mitgegeben, die wir noch hätten verändern können. Es wurden so Sachen kritisiert, wo ich mich dann auch an den Kopf gegriffen habe, wie unser Gitarrist ist eben so, der ist sehr auf die Gitarre fixiert. So. Der macht halt dann eher einfach cool. So. Mhm. Und da wurde kritisiert, dass der zu wenig Publikumsinteraktion hatte. Da hab ich gedacht, hä? Meine gut, kann man kritisieren. Erstens war kein Publikum da, mit dem du interagieren konntest. Ja. Selbst ich habe ein paar Ansagen gemacht, mal ins Publikum geguckt, aber die Leute waren so weit weg, du konntest überhaupt gar nichts machen. Das hätte überhaupt nichts gebracht, die Leute ranzuholen. Und bei ihm haben sie eben das total kritisiert, dass er nicht einmal hochgeguckt hat oder sowas. Ja. Wo ich mir denke, das muss aber auch nicht sein unbedingt. Gell? Klar, du kannst schon coole Sachen machen, gell, mit deinen Bandkollegen, auch wenn die jetzt nichts zu sagen haben auf der Bühne in dem Sinne, also kein Mikro haben oder sowas, mit denen ich richtig interagieren kann, jetzt im Quatschen nebenbei. Aber das war für mich so ein Punkt. Das hat aber der Juror auch gesagt. Der hat gesagt, ich musste das bewerten. Der fand das auch nicht so ganz okay, so mit der Bewertung. Aber er musste es eben bewerten. Er musste auf jeden Musiker eingehen und das Gesamtbild quasi in der Showpräsenz oder Bühnenpräsenz bewerten. Und da war eben bei uns, das hat er eben so angemerkt, hat er eben gesagt, euer Gitarrist, und er saß ja daneben, war ein bisschen angefressener Jürgen, hat er eben gesagt, was soll ich denn da machen und so ungefähr, gell? Und hat gesagt, ja, ich muss das bewerten, es tut mir leid, es ist jetzt so, gell? Ja. Andere Bands haben eben mehr ans Publikum geguckt oder die Mitmusiker und haben versucht mal so ein bisschen die Leute mitzureißen und ja, jetzt ist es so. Und wie gesagt, ich sag mal, das sind so Sachen, die nimmst du dir mit. Ich fand das okay, es war relativ sachlich. Wie gesagt, dass wir keinen Bassist haben, ist eben so. Und das nehme ich jetzt auch so zur Kenntnis, sage ich mal. Gell? Ja, das und ist auch so ein Ding, das kannst du schlecht kritisieren, wenn es einfach nicht vorhanden ist. Fertig. Na, das sind so Sachen. Dann wurde ja auch vorgegeben, 25 Minuten Zeit. Es gab Bands, die haben überzogen. Wir waren 4 Minuten drunter. Hat er gefragt, warum? Warum wir diese 4 Minuten nicht noch aufgefüllt haben? Da habe ich gesagt, folgendermaßen. Es verhält sich ehrlich gesagt, wir haben auf 30 Minuten geplant, weil in dem ersten Infosheet stand eigentlich drin 25 bis 30 Minuten. Das heißt, wir sind von 30 Minuten ausgegangen und wir haben gedacht, das wäre so eine Kulanzzeit eigentlich, die man noch mit einberechnen kann. Haben wir auf 30 Minuten geplant und waren bei 25 oder 26 Minuten, wenn wir uns Zeit gelassen haben, gell, so mit allem, mit wenig Ansagen und sowas. Wir haben gedacht, alles super. Dann auf einmal, eine Woche vorher, kam ein neuer Band-Sheet, da stand drin 25 Minuten. Da haben wir gedacht, oh Gott, oh Gott. Dann haben wir in der Probe getestet, wenn wir alles so tight wie möglich halten, ob das klappt. Dann waren wir tatsächlich bei 25 Minuten 15 oder sowas. Gell? Hätten wir sogar noch, wenn du noch ein bisschen schneller spielst, noch unterbieten können. Da haben wir gedacht, gut, kannst du 5 Songs präsentieren. Dann hat ein guter Freund zu bedenken gegeben, macht lieber mehr Show, es geht auch um die Show. Lasst einen Song weg und lasst euch mehr Zeit. Es kann ja auch mal was schief gehen, gell? Mhm. Haben gesagt, okay, ist berechtigt. Und deswegen haben wir noch 4 Songs gespielt. Jetzt muss man dazu noch erwähnen, ich gehe gerade sehr ins Detail, ich glaube, es ist... okay, jetzt kommt dazu unsere Songs. Wir spielen jetzt nicht die kürzesten Songs. Die gehen immer so ab 5 Minuten eigentlich erst los, so ungefähr. Gell? 4 Minuten sind ja, glaube ich, die kürzesten Songs. Das heißt, wir kriegen da keinen Song mehr dazwischen gequetscht, egal wie wir wollen, gell? Um ja, auf 25 ja. zu kommen. Gell? Da ging nichts mehr. Deswegen sind diese 4 Minuten Zeit entstanden quasi, die wir noch übrig hatten. Das war auch ein Kritikpunkt zum Beispiel, wo ich gesagt habe, hä, warum? Andere Bands überziehen, gell? Wo ich sage, wurde das kritisiert eigentlich? Hat er gesagt, ja, gab es Punktabzug. Da gab es manche, die haben da 2-3 Minuten überzogen, wo du dachtest, sie sind jetzt fertig, bloß haben die noch einen Song angefangen, gell? Und da hast du natürlich auch die Rohren auch gleich gesehen, wie die Köpfe nach unten gingen, ja, aufgeschrieben haben. Und dann bei uns wurde kritisiert, dass wir zu früh fertig waren. War ein bisschen merkwürdig. Also das ist für mich sowas, das fand ich unberechtigt. Mhm. Aber ich habe es dann nochmal so erklärt und hat er gesagt, ja gut, wenn man es jetzt weiß, aber da war die Entscheidung schon gefallen. Das war natürlich nach der Verleihung, gell, dieses Gespräch. Wie gesagt, das waren so manche Sachen, da hat er mir recht gegeben, andere Sachen, wo ich ihm nicht recht gegeben habe. Also es war eigentlich ein schönes Gespräch zur Auswertung. Das fand ich einfach gut. Das klingt auf jeden Fall konstruktiv. Genau. Genau das war es eben auch. Das ist das Wichtige. Mhm. Genau, und das nehme ich mir einfach mit und wir haben erfolgreich den 7. Platz belegt. Weiter nach unten konnten wir nicht. Der erste von unten. Es gab übrigens noch Nice to Know, das war zum Beispiel nicht transparent, das werde ich auch nochmal kritisieren. Das wusste keiner an dem Abend. Es gab 2 Wildcards. Das heißt, von 7 Bands sind 5 weitergekommen. Das heißt, wir sind eigentlich eine von 2 Bands, die nicht weitergekommen sind, wenn du es nochmal schlecht formulieren willst. Okay. Das heißt, die haben noch 2 Wildcards rausgekloppt. Also das heißt, es sind 5 Bands weitergekommen. Es hätten nur die ersten 3? Ersten 3 kommen eigentlich weiter. Ach so, okay. Und so sind quasi die ersten 5 weitergekommen. Also wir sind eine von 2 Bands, die quasi nicht weitergekommen sind an dem Abend. Peter. Hätten wir das vorher gewusst mit der Wildcard, dann hätten wir natürlich nochmal einen gezaubert, denke ich mal. Man kann da draufklicken, kann man da ein Bild von euch sehen? Oder so? Oder ein Writer? Ich glaube, da kommst du auf unsere Facebook-Seite, glaube ich. Also wir haben am Anfang da unsere Homepage oder Facebook-Seite angegeben und das verlinken die auch überall. Also die machen auch schön Werbung für die Bands. Also ja. Das finde ich zum Beispiel auch gut. Habt ihr ein bisschen Daumen gekriegt oder was? Oder gefällt mir oder was? Nee, bisher gar nichts, glaube ich. Na, also hat sich doch richtig vorne ein bisschen... Hat sich doch richtig gelohnt. Hat sich doch richtig gelohnt. Hat sich doch gelohnt, Mensch. Das nächste Mal... Ja, auf jeden Fall, wer sowas mal machen möchte... SPH Band Contest, ich fand es jetzt nicht schlecht, ich fand es auch gut, dass eben 50-50 ist, die Verteilung der Stimmen vom Publikum und Jury und dass das Publikum eben auch 2 Stimmen hat. Das fand ich sehr interessant, ein cooles Konzept. Negativ, Eintrittskarten war für mich der größte Punkt, also dass du die selbst verkloppen sollst, die Dinger. Wie viele hattest du, 100? 150. 150. Und das? Naja, hättest du mal 700 Euro investiert. Und da muss man nochmal sagen, siehst du, das habe ich jetzt ganz vergessen. Diese 250 Euro, die hier stehen, Umsatzbeteiligung, die kriegst du natürlich nur, wenn du 150 verkloppst, gell? Ach so. Das ist auch ganz blöd gestaffelt, wenn du... Hast du dich mal mit den anderen unterhalten, mit den anderen Bands? Hat das irgendjemand geschafft? Es haben nur welche geschafft, so 27 war, glaube ich, das meiste, was die 27. verkloppt haben. 27? Da sind die überhaupt erst ins Geld gekommen. Umsatzbeteiligung klingt jetzt auch erstmal gut. Pro Karte ist das aber nicht gedacht. Na, wenn du 25 verkaufst, kriegst du 25 Euro. Ach 1 so. Euro pro Karte. Ja. Ab 50, glaube ich, 50 Euro. Ab 100 kriegst du dann, glaube ich, hättest du mal 50 Karten, wenn du sowas weißt, dann kauf ich, wenn ich mal bei sowas mitmache, dann kauf ich selbst 50 Karten. Ey, ohne Scheiß, da suche ich mir den Slot aus. Das ist mir wichtiger. Dieser Slot ist mir, das sind mir die 350 Euro wert. Das Keine schlechte Idee, hatten wir auch überlegt, das zu machen. Jürgen, hier mein Bandkollege, sagt, oh, das nächste Mal investiere ich 50 Euro. Ja, jeder 50 Euro reingelegt oder so. Hier steht's nochmal. 25 Karten, 25 Euro. 50, 50, 70, 100, 100, 250. 250, genau. Und du kriegst 150 Karten, also kannst sogar noch einen drauflegen. Ja. Aber das schafft keine Band. Also wo willst du 100 Leute ranholen? Da musst du ja hier auf den Bazar gehen. Da musst du auf den Flohmarkt gehen und die Tickets verkloppen. Ja. Ja. Oder du verkaufst sie wirklich nur anteilmäßig. Versuchst so, da kannst du ein bisschen sparen. Mit hier, ich gebe dir für 3 Euro super Sonderangebot, zahlst die restlichen 4 Euro. Wenn du 100 davon los bist, zahlst du nur noch 400 Euro. Ja, das ist... Es geht. Prinzipiell nicht schlecht. Kriegst von den 400 Euro, kriegst du immer noch 100 Euro zurück. Nee, 250 Euro. Bist du bei 150 Euro. Das ist doch voll okay. Du bist so richtig der Marketingstratege. Machst du das, kriegst du das. Na klar. Ja, sowas muss laufen, so Geschäft. Ey, hättest du mal Bescheid gesagt, da hätte ich mir noch euch was reingepfiffen auf dem Bass. Sagst du mir einen Grundton, da hätte ich irgendwas reingeballert. Und dann, ihr habt doch einen virtuosen Bassisten. Da hätte ich mir noch euch was reingepfiffen und da hättest du einen Bass mitgehabt. Das muss ich jetzt mal noch reinwerfen. Wir hatten auch letztes Jahr einen Gig, also einen Auftritt in Apolda. Und da hat man eine Sängerin dabei, die immer mal als Gastsängerin dabei ist, so für einen Song. Und wir saßen in den Backstage-Bereich und von einer anderen Band hat sich der Bassist warm gemacht. Ja. Da muss man jetzt sagen, der ist übelster Virtuose, gell, auf dem Bass. Also da ruppt er eins runter, da spielt schneller Bass als ich Gitarre quasi oder als die meisten Gitarristen. Also ruppt da wirklich wie Bass-Solos runter die ganze Zeit und macht da so rum, gell. Und sie so, guckt so hin, so begeistert, gell. Und er so, was ist denn? Ist es scheiße oder was? Und sie so, nee, ist schon gut. Das ist schon cool, gell? Ah, du bist doch Bassist. Das sieht schon cool aus. Ach, du bist doch Bassist. So, das klang so, als dürfte das ein Bassist nicht so, gell? Ich glaube, da haben alle gelegen, oder? Die ist so richtig vom Glauben abgekommen, dass er so gut Bass spielen kann. Und wie hat er reagiert? Und da so, hat als so cool gelacht, hat so weggelächelt. Ich muss übelst lachen, ich habe mich da weggeworfen, ey. Ja, das ist gut, aber du bist Bassist. Was soll das so ungefähr, gell? So, überprüf mal deinen Rang, so nach dem Motto, gell? So wird das. Überprüf mal deinen Rang. Und meine Damen und Herren, ich darf euch jetzt voller Stolz ankündigen, eine Originalaufnahme von Peters Band Hanging Tree. Hanging Free. Das passiert mir jedes Mal. Ich habe es in der ersten Zeit auch immer falsch ausgesprochen. Free. Man kann Hanging Tree sagen, ist falsch. Hanging Free ist eigentlich auch falsch. Eigentlich musste Hanging Three sagen für die drei. Gell? Das ist total komisch. Scheißname. Ja, ich präsentiere der aktuelle Hit. Das war nur ein kleiner Witz, wie ihr euch denken könntet. Aber ähnlich schreie ich auch. Ah, Peter, geil. Auf jeden Fall hätte ich da mal Lust drauf. Aber das klingt nach einer verdammt langen Veranstaltung. Oh. Ja, zieht sich natürlich auch der Abend, gell? Ja. 19 Uhr, das war bestimmt bis 2. Ja, bis 12:30 war, glaube ich, die Verkündung. Ich glaube, so 12:30 um 1. Ja. Um 1, glaube ich, war das fertig. Ne? Ja, da kann man sich ja, nachdem man... Ach, die Gespräche ist nach den ganzen Sets, oder was? No. Ja, ist logisch. Hm. Kannst danach hingehen, du musst ja kein Feedback einholen, kannst nur sagen, fickt euch alle, ich gehe nach Hause. Verpisst euch. Und die Gewinner sind Hanging Three. Wo sind die? Also, Killenzorben. Kinder mal da. Wo sind Hanging Three? Die sind nach Hause gegangen. Wo sind die hin? Die sind doch weiter. Also Bock hätte ich da wahrscheinlich auch mal drauf, aber... Dafür bräuchten wir erstmal 25 Minuten Material, selbstgeschriebenes Material. Ja. Das ist ja das Nächste. Das brauchst du natürlich wirklich, ja. Also da kann man nichts covern. Da geht's wirklich darum, eigene Songs zu spielen. Ja. Wie gesagt, die sind sehr transparent. Der Typ, der das ins Leben gerufen hat, ist selbst auch Musiker und sowas, hat gesagt, da wollte ich schon immer mal wirklich so einen Contest für Musiker, der sich mehr an den Acts orientiert, sag ich mal. Hm. Und ich finde, das hat er auch eingelöst, größtenteils. Na. Man kann natürlich auch, es gibt noch hier Spezialpreise und sowas, man kann noch Awards bekommen und sowas, Best Artist, Best Guitarist, Best Beard, ne, bester Schiss, so Sachen. Wunderbart, würde übelst bald Bier kriegen. Ja, auf jeden Fall. Geiler Typ. Hast du mit dem noch Kontakt, großartig? Wunderbart. Na? Der war gestern sogar da zum Geil. Konzert. Schön, schön. Ja, das ist ein netter Kerl. Wunderbart, war wunderbar im Publikum dabei. Und Wunderbart behaart. Genau. Und war voll dabei, er ist voll mit abgegangen und hat gesagt, hey, ihr seid nicht weiter, was soll die Scheiße so ungefähr? Wo bist du ich gehe jetzt davor. Gesagt, wenn ihr nicht weiterkommt, verstehe ich die Welt nicht mehr. So ich zerglühe die Hütte. Aber wir haben auf jeden Fall das eingehalten, was wir wollten. Wir wollten die Bude anzünden und wollten abreißen, die Sau rauslassen. Ja, das haben wir eingehalten. Also die Fans haben wir auf jeden Fall nicht enttäuscht, unsere Fans. Und das hat ja sogar die Nadine Preuß, hieß sie, glaube ich, oder nee, Nadine Jahn. Das war quasi die Showmanagerin vom SPH-Team. Ja. Und die hat immer mal zwischendurch auch so Ankündigungen gemacht und die hat uns natürlich am Anfang auch angekündigt und hat gesagt, diese Band hat bei Facebook geschrieben, sie wollen heute die Sau rauslassen. Ich fand es auch cool, dass sie das so erwähnt hat und da hat man auch gemerkt, dass die mal nachgeguckt hat, ja genau, dass sie auch mal nachgeguckt haben, ob die Bands überhaupt auch ihre Fans werben quasi und was die so schreiben. Das finde ich interessant, also die wusste auch, was wir geschrieben haben. Ja, da wäre zum Beispiel Peter White Band, hätte da schon mal 100 Punkte gekriegt. Das war nämlich immer super geil. Das war Hells Arroganz Peter Bright. Also showmäßig hatten wir alles abgeräumt. Ja, ja. Auf jeden Fall. Bloß musikalisch nicht. Das stimmt, aber das ist ja auch nur einer von drei Pfeilern. Genau. Danach kommt dann noch das allgemeine Wettsaufen. Da hätte Peter gewonnen. LTD. Ja, schön Werbung gemacht für die Tickets. Und nach dem Motto, ja, habe ich extra die Gitarre. Ach, sind das diese Blanko-Tickets? Nein, das sind diese Blanko-Tickets, du siehst das. Da steht nur drauf, Eintrittskarte. Und dann wird noch Werbung gemacht. Du hast auch eine Band? Jetzt anmelden. Mehr ist da nicht drauf, gell? Nice, das ist total nice. Blanko, die Dinger. Roberto. Okay, also beim nächsten SPH-Band-Contest, Hanging Free. Diesmal aber mit mehr Karten vorher verkauft. Ja, auf jeden Fall. Das nächste Mal kaufen wir die. Ich glaube, da gibt es bestimmt einige. Naja, guck doch lieber mal zwei. Ich meine, 14 Euro hast du bestimmt auch, um uns zu supporten. Na, wir haben auch andere Bands mitbekommen, so als die ihre Abrechnung gerade machen wollten. Und dann haben die nochmal überlegt, ah, warte mal, die zwei kommen noch. Da haben sie nochmal zwei Tickets schnell weggelegt, so nach dem Motto, die wollen doch noch kommen. Und hier die hat ihr Ticket verloren, das heißt, die braucht noch ein Ticket. Da haben sie quasi für eine Person auch zwei Tickets verkauft eigentlich. Gell? Mhm. So Sachen waren da auch dabei. Und ich mir dachte, ja, das ist ein Ticket mehr, was sie eigentlich selbst investiert haben am Ende. Gell? Ja. Das haben wir eben nicht gemacht. Wir haben sie wirklich ehrlich verkauft. Wie viele Laden noch verkauft? 7 Personen. Naja, komm, 7 zu 27. Also so ein großer Unterschied ist da nicht. Das stimmt. Also jetzt ist aber mal gut. 7, Platz 7, passt auch. Stimmt, gell? Die glücklichen 7, wie in S. Die Moorleichen fliegen. Das Rohr neigt zum Biegen. Gibt's auch ein geiles Lied von Subway to Sally. 7. 7. Ja, gibt's auch einen geilen Film. 7. Stimmt, der ist auch gut, ey. Ist nicht übertrieben. Manchmal brauchst du auch in der Küche, ey. 7. 7. Das machen die Kinder bei mir auf Arbeit oft im Sand. Ja? 7. So ein bisschen jetzt wie die Leihdiskussion, oder? Das wäre eine Diskussion, die hätten wir gebraucht, ey. Das hätte im Cast sein müssen. Ja, das hätte wirklich. Ah, das werden wir beim Bandcontest mit. Bandcontest, beim Bandpodcast. Wir machen hier den großen Dorfschönheiten Bandcontest. Den DD-Contest. Das müssen wir mal machen. Das wäre geil. Das wäre lustig. Okay, gut, ich glaube, das genügt jetzt zum Thema. Band-Contest. Achso, nee, doch. Ich hab mir noch ein paar lustige Anmoderationen überlegt. Die habe ich auch alle fallen lassen, weil ich uns nicht blamieren wollte. Dann bring sie hier. Ich habe noch überlegt so. Respect to the man in the ice cream van. Genau, sowas. Und ich wollte so sagen, SBH-Band-Contest, wir haben uns gut drauf vorbereitet, denn ich habe mir ein SBH gekauft. Im Vorfeld. Bedimmts. Oh Mann, so Peter. So Zeug wollte ich abreißen. Oder, weil wir so wenig Leute hatten, ja, wollte ich sagen, wir wissen, wir haben zu wenig Leute da, zu wenig Tickets verkauft. Aber es gibt ja noch eine Zweitstimme. Deswegen heute Zweitstimme Hanging Street. Wie bei so einer Wahl. Weißt du? Ja. Zweitstimme Hanging Street. Geil. Aber habe ich auch nicht gemacht. Das habe ich den Jungs vorher gesagt. Die haben gesagt, mach's bitte nicht. Das wäre so scheiße. Dafür habe ich dann spontan andere dumme Diskussionen auf der Bühne angefangen. Welcher Song kommt jetzt? Ich habe es vergessen. Ich hatte es wirklich vergessen. Ja. Wir hatten keine Setliste gemacht. Also wir haben keine Liste nochmal physisch vor Ort gehabt quasi. Ja, ja. Haben uns gedacht, die 4 Lieder können wir uns merken. Und ich habe tatsächlich von den 4 Liedern 2 vergessen. Also während des Auftritts quasi. Also mir sind sie rechtzeitig wieder eingefallen. Aber immer wenn ich sie brauchte, aus meinem Gedächtnis, ja, fielen sie mir nicht ein. Das wäre fast in die Hose gegangen. Also zum Beispiel beim ersten Song. Ja. Es ging los. Mein Schlagzeuger guckt mich an, sagt, kann losgehen. Ich sag ja. Und ich war noch so gedanklich wo ganz anders. Ich habe gerade noch am Verstärker rumgemacht und guck den an. Der zählt auf einmal ein, 1, 2. Und in dem Moment denke ich, was ist der erste Song? Was ist der erste Song? Was ist der erste Song? Und ich musste anfangen beim ersten Song mit ihm zusammen quasi. Und mir fiel dieser Song nicht ein, gell? Und dann ging das los. 1, das war wie so ein Showdown. 1, 2, 3. Und in dem Moment war der Song auf einmal da, gell? Wirklich auf der 3, gell? So beim dritten Geil. Erzählen dazu muss man sagen, als Musiker fängt man auf der 4 an quasi ja. zusammen. Und in dem Moment war es glücklicherweise da und ich konnte noch rechtzeitig reagieren. Ey. Sonst wäre das so in die Hose gegangen, da hätte der angefangen und ich hätte da gestanden. Was soll man dazu sagen? Geil. Woran lag's? Woran hat es gelegen? Okay, jetzt manchmal reicht's. Manchmal warten sie, woran hat es gelegen? Ist so. Jetzt reicht's wirklich zum Thema SPH, ey. In der Zeit, wo du deine Karriere vorantreibst, ich glaube, du solltest wirklich langsam mal über RTL nachdenken, aber egal, habe ich natürlich meine Zeit wieder mit Netflix verbracht und habe die 3. Staffel von Rick and Morty geguckt, die ja seit letzter Woche jetzt auch bei Netflix ist. Und ich muss sagen, da gibt's eine Folge, die ist richtig nice. Ich habe auch damit angefangen. Ich bin aber noch nicht durch. Ich bin jetzt bei Folge 4? 5? Ich glaube mit der 4. Mit den Vindicators bin ich durch. Mit den Vindicators? Was war's? Das war, glaube ja, ich, Folge ja. 4, glaube ich. Die waren auch gut. Die waren auch gut. Ich meine natürlich He-Man. He-Man. He-Man. Ja, genau. Bei Folge 5 bin ich jetzt. Das ist die Folge, wo Olli Schulz mitspricht. Ach ja. Da spricht Olli Schulz mit. Und die 6. ist es, glaube ich. Da kommt... Nee, die 7. ist es. Dann ist es die 7. Atlantis ist nur einmal im Jahr. Oder? Genau, genau. Die hat überhaupt nichts mit dem Titel zu tun, ist aber super, super nice. Da geht's wieder um die Zitadelle, wo die ganzen Ricks wohnen. Und das ist sehr, sehr... Das ist wirklich gut gemacht. Es hat so einen echt gruseligen Unterton mit dabei. Es ist sehr, sehr gut gemacht. Also es ist ein schönes Gedankenspiel, was sie da durchspielen. Okay. Es ist sehr interessant. Vindicators. Die Folge fand ich auch sehr lustig. Ja. Vindicators 3. Was? Es gab schon Vindicators 2? Ja. Das ist so eine schöne Parodie auf die Avengers eigentlich. Ja, so. Die Superheldenfilme. Die nehmen sich immer in der letzten Folge, da kommt der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kommt mit so einem Portal, sag ich mal. Da läuft da wie so durch so ein Stargate, bloß viereckig. Da kommt immer so eine Armee, Teile einer Armee und setzt da mit einem Hubschrauber dieses Portal ab, was sich dann so aufbaut. Und dann kommt einer, weil die Folge ist auch sehr eng mit Minecraft verbunden, kommt einer mit einem Feuerzeug und macht mit dem Feuerzeug dieses Tor an, wie das Nether-Portal. Ja. Super geil. Jedes Mal. Und dann ist das Portal an. Das ist richtig geil. Das ist eine gute Serie. Also die mag ich sehr, sehr gern. Oh, ich freue mich auf die restlichen Folgen, die ich noch vor mir habe. Also ich fand schade, dass sie so wenig Folgen immer haben. Die könnten ruhig mal 24 machen, wie der jenseits der Blutkugel. Folge 2 war ja die Mad Max Folge eigentlich. Die war auch sehr gut, ja. Die war auch verdammt lustig. Die erste Folge war natürlich auch der Hammer. Eigentlich sind die alle geil. Also Gorgon Rick ist auch verdammt. Das ist auch ganz schön gory geworden, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Aber sehr, sehr gut. Es gefällt mir nach wie vor. Gut, Netflix. Was habe ich noch gemacht? Ich habe wieder angefangen, regelmäßig ein bisschen Tony Hawk's Pro Skater zu spielen. Ich habe wieder angefangen, also Tony Hawk's Pro Skater Underground 2 spiele ich gerade wieder. Das ist sehr, sehr nice, gefällt mir immer noch. Dann, ich handle das mal alles ein bisschen kurz an mit meinem Medienkonsum, weil jetzt lese ich zurzeit wieder ganz viel. Mir ist auch ein bisschen aufgefallen, ich lese jetzt gerade Carrie. Carry on my Wilson. Gibt es einen Horrorfilm mit dem Namen Duck? Carrie! Ja, und da ist mir auch eine Stranger Things-Parallele aufgefallen. Das kommt nachher noch. Mhm. Ja, und dann muss dazu ich... Dazu später mehr in diesem dazu Podcast. Dazu später mehr in diesem Podcast. das hat das letzte Mal gefehlt in dem unserem Jubiläums-Podcast, ist mir mal aufgefallen. Das war echt richtig schwach, gell? Das war richtig schwach. Ich habe so richtig geilen Scheiß, ich habe mir es im Nachhinein eingefallen, dadurch, dass ich den Ghostbusters-Podcast jetzt nochmal gehört habe. Ich habe gesagt, für den Bösen, für den Antagonisten in Teil 3, sag ich mal, Ghostbusters mit den Hühnern, habe ich gesagt, da könnte man auch andere Schauspieler nehmen. Und da ist mir eingefallen, wen man dafür hätte nehmen können. Ich habe das damals nämlich gesagt, mir fällt das bestimmt noch ein, habe ich gesagt. Und mir ist es nicht eingefallen. Wir haben dann weitergeredet. Mhm. Und weißt du, wer mir für diese Antagonistenrolle am besten gefallen hätte? Wer? Der Spencenator. Der Schauspieler, der Spence spielt. Der hat auch dieses Nerdische manchmal an sich. Ich glaube, der hätte richtig gut da reingepasst. Stimmt, ja. Der hätte gepasst. Der Spencenator. Komm, wir holen uns eine Zar. Darüber müssen wir auch langsam mal reden. Also das ist auch eine Serie, da picken wir uns am besten zwei Serien raus, die wir da behandeln, solche Sitcoms. Die wird verdammt zitatreich. Ja. Oh, ich musste heute noch mal so lange, ich habe heute eine Folge, wie heißt das, Radio Nukular gehört. Und da haben sie gesagt, da ging es um Bill Cosby, dass sie nicht mehr Bill Cosby Show gucken können und so wegen dem ganzen Scheiße immer mit an Poppers schnüffeln lassen und so weiter. Und da sagt Dominik Hammes eiskalt. Ja, wisst ihr, was ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt, Mr. Huxtable für Beruf hat? Er ist Gynäkologe. Das ist ja auch so. Das ist wirklich so. Oh Gott, oh Gott. Das ist so bitter. Scheiße. Ja. Ah, so. Gut, ich muss meine Gedanken ein bisschen ordnen. Ich wollte mit dir über QWERTY sprechen. QWERTY.com. Ach so. So. Da hab ich dich jetzt mit angefixt. Ne? Ich muss sagen, ich habe mir immer noch nicht bestellt. Ich bin nämlich eigentlich unterschwellig stinkesauer auf dich. Wieso? Weil du mir dieses Angebot nicht geschickt hast. Ach so. Weil ich mir jedes Mal denke, wenn ich mir was reintue in den Korb, scheiße. Das geht billiger. Das hättest du auch in Nimm 8, zahle 4 Angebot kriegen können. Das, nee, wirklich jetzt. Ja, es tut mir leid. Das kotzt mich übelst an, weil ist einfach so. Die hatten jetzt neulich auch so ein Random Sale. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Nee. Aber da hatten sie gleich für 6 Euro oder so T-Shirts. Aber du kriegst dann wirklich random quasi. Ja, also stimmt. Zufalls-T-Shirt. Stimmt, Zufalls. Guck mal bitte weiter runter bei Wählen. Bei Abstimmen. Vote. Genau. Oh, Entschuldigung. Runter, bis was Hellblaues kommt mit Ghostbusters. Dafür habe ich auf jeden Fall schon gewotet. Und du hast mir da an diesem Wochenende hast du mir gezeigt, diese Seite QWERTY.com und da haben wir dieses Make Eternia Great Again mit Skeletor. Nee, das nicht. Mit Skeletor. Und das hatte dann einer im Fernsehen am Abend danach. Ja. Da musst du über. Das ist auch geil hier. Das hier? Ja. Muss ich gerade gucken, was das ist. Ach, Digimon. Digimon, Junge! Du wirst noch viel erleben. Da habe ich mir ja auch ein Spiel runtergeladen für die PlayStation. Digimon? Digimon Cyber Sleuth, sagt man, glaube ich. Cyber Sleuth. Cyber Sleuth. Cyber Sleuth. Geschrieben. Ist das gut? Cyber. Ist das ein Exclusive? Das ist wie. Weiß ich jetzt nicht, ob das Exclusive ist. Ist auf jeden Fall ein Pokémon-Klon quasi. Du hast direkt deine Digimon quasi, also am Anfang darfst du eins von drei Digimon wählen. Tentomon. Aber es ist eine Auswahl, ich weiß gerade nicht, was für Tentomon ist. Für mich muss es immer Tentomon sein. Es ist ein Vieh, was da, das, die Auswahl ist totale Kacke, fand ich. Echt? Wahrscheinlich Agumon, der immer dabei ist? Nein, eben nicht. Echt? Hier, da ist da eins, Palmon. Dieses Palmon, okay, ja. Das Vieh kannst du wählen. Was auch? Ach ja, hier Tanemon finde ich auch okay. Genau. Oder hier dieses Zahnradvieh hier. Geil. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist wie Bronzor von Pokémon. Das ist quasi die Auswahl. Das sind deine drei Starter-Digimon. Also ja, würde ich auf jeden Fall das nehmen. Würde ich auf jeden Fall ich habe das, glaube ich, auch genommen. Ja. Weil das ist aus Staffel 3. Das ist dann, wo sie ja die Karten durch die Digivices durchgezogen haben. Stimmt, ja. Das ist meine Lieblingsstaffel mit. Obwohl die ersten beiden Staffeln sind richtig geil. Und übrigens, die Armheit des Mutes erstrahle. Ey, das ist auch so ein Nerd-Thema für mich. Ey. Ich habe die Folgen auch alle da. Natürlich raubkopiert, aber das wollen wir nicht so laut sagen. Übrigens, das hatte ich ja auch mal erzählt, Alter, dass der Sänger auch übelst bekannt ist, also dass er für mich eigentlich so ein Held meiner Kindheit ist. Ja, ja. Und da habe ich, glaube ich, Frank Schniedel gesagt. Ja. Da heißt, habe ich nochmal nachgeguckt, da heißt, glaube ich, Schindel. Das ist doch... Da heißt nicht Schniedel, sondern Schindel, glaube ich. Ich gucke lieber nochmal nach. Schindel. Schindels Liste, oder was? Quatsch, erzähle. Guckst du auf Schindels Liste? Genau, Frank Schindel heißt er. Ne? Schindels Liste. Themes. Themes. Oder Fred Rötscher, von denen gibt es auch relativ viele Themes. Also es war ja nicht immer nur ein Sänger auf den Alben und so, die es da gab. Der hat ein bisschen eine kernigere Stimme. Fred Rötscher, der hat aber auch viel gesungen, so Dragon Ball hat er auch viel gesungen. Das ist der hat so ein bisschen eine kernigere Stimme, mehr so Kratzen drin. Spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Sailor Moon. Das ist geil, ey. Da gibt's ja auch eine neue Serie von, gell? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sailor Moon Diamond? Nee, Crystal. Sowas ziehe ich mir nicht rein, sorry. Habe ich früher mal ein bisschen geguckt. Da bin ich raus. Das war eigentlich, damals hat es mich, aus heutiger Sicht, denke ich mir, fuck, du hast ein paar Sachen falsch gemacht damals. Sailor Moon war übelstes Thema unter den Weibern. Ja. In meiner Kindheit. Und ich habe dann ein, zwei Serien mal gesehen oder ein, zwei Folgen. Ja. Und dann konnte ich so ein bisschen mitreden. Da warst du auf einmal voll im Gespräch drin. Da warst du Tuxedo Mask. Und auf einmal haben die Weiber sich auf einmal mit dir unterhalten. Also, das habe ich auch dann dabei belassen, weil ich dachte, es gibt geilere Serien und sowas. Gibt's ja auch. Und im Nachhinein muss ich sagen, fuck. Naja, in dem Alter, da ging eh nichts. So. Und wie gesagt, und das ist wirklich wie Pokémon, oder? Genau, Digimon Cyber Sleuth, hier siehst du auch schon das System, das Kampfsystem. Ja. Du hast quasi rechts deine Liste, da siehst du, wer wann dran ist. Da hast du auch so Werte wie Agilität oder Initiative. Hast du da mehrere oder was? Du hast drei, ne? Nee. Doch, drei? Ach, ich weiß gerade nicht mehr. Und das Komische ist, du hast irgendwie 11 oder so im Gepäck. Das heißt, du kannst im Kampf auch die nochmal auswechseln quasi. Also im Kampf kannst du quasi, also wenn welche verwundet sind. Also 3 gegen 3 parallel. 3 gegen 3, ne? Und dann bis zu 3 gegen 3 und du hast aber noch 8 im Gepäck quasi. Ja. Nee, also wenn einer drauf geht, dann holst du einfach am nächsten oder was. Genau, wie bei Pokémon. Du kannst theoretisch auch die komplette Mannschaft auswechseln im Kampf sozusagen. Hm. Also hast eben mehrere, also noch Reserve, die du im Kampf auch wechseln kannst. Und das ist wie Pokémon, wie gesagt, hier siehst du auch dieses Rad so ein bisschen, wie das funktioniert. Und damit da hast du Attack stehen, rechts Skills. Da können die dann irgendwas wie so ein Windschlag oder sowas, der auf mehrere geht oder sowas. Die können in Verteidigungsstellung gehen, kannst dem Items geben oder eben wechseln. Oder lässt sie automatisch kämpfen, das geht auch. Und dann gibt's noch so Kombos, die gehen auch noch. Also du kannst irgendwie, das habe ich noch nicht hinbekommen bisher, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht viel gespielt. Ja. Weil ich momentan irgendwie total auf Jump'n'Run bin. Weil es einfach schneller geht und... Ja, man muss nicht so viel nachdenken. Genau, ne? Ja, ich hab auch immer mal, wenn ich mir so lange Dinger reingepfiffen habe, wie Witcher oder so, und gerade eskaliert auch wieder, Assassin's Creed Origins eskaliert gerade richtig wieder, da muss ich dir auch sowieso noch ein Ding gleich erzählen, da dachte ich mir mal, was ist denn heute schon wieder los? Das merkt man. Gibt's natürlich nur für PS4, ey. Schade. Da kommt auch ein neuer Teil jetzt demnächst. Ich gehört, da kommt Cyber Sleuth und dann wird's noch länger, der Text. Cyber Sleuth. Digimon Cyber Sleuth. Wie ist die Story? Digimon Story Cyber Sleuth ist der volle Titel. Jetzt kommt ein zweiter Teil, der ist noch länger. Das wird irgendwann wie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Road to Boruto oder sowas, wird das dann irgendwann. Ja, also es ist relativ, die Kämpfe sind auch relativ schnell, was ich bisher hatte, aber ich habe bisher nur gegen die ganz kleinen Digimon gekämpft. Ja, was ist das? Ausbildung, Rookie, was Rookie, kommt? Nee, Rookie ist das Kleinste. Was sind die ganz kleinen? Baby? Baby, nee. Rookie, Champion, Champion kommt noch. Ja, gegen Champion habe ich noch gar nicht gekämpft zum Beispiel. Gegen echt, da bist du auch noch gar nicht, hast du noch gar nicht. Ich bin noch nicht weit. Geil, Metallgrämon, ey. Aber es gibt eben auch richtig fette Viechter, die du dann auch nochmal digitieren lassen kannst, zusammen auch quasi so fusionieren kannst. Wo du dann eben hier diese Mischung aus Greymon und... Und wie fängt man die? Und... Das ist ein System, das finde ich irgendwie komisch, merkwürdig. Ja. Du begegnest Digimon und bekommst Analysedaten. Das heißt, du begegnest öfters den Viechtern, dann bekommst du Prozent auf die sozusagen. Also begegnest den Viechtern, die kleinen jetzt kriegst du meist 20%, glaube ich. Da siehst du das Vieh und dann steht da, dann öffnet sich immer so ein Rad, 20% gescannt oder sowas. Ja, gell? Ja. Begegnest den Vieh wieder, 40% gescannt. Und wenn du bei 100% bist, kannst du die, in deine wie soll man sagen, materialisieren oder kannst quasi die Daten... verwenden, um dir dieses Digimon herzustellen im Labor. Ach so. So, wenn du, da gibt's noch mal eine Besonderheit. Man kann das bis 200% scannen. Und wenn du das mit 200% erst machst, ist zwar alles weg, deine ganze Analysefortschritt, aber es hat stärkere Werte quasi. Also ich scanne die bis immer, ich sehe die, ja, begegne denen so oft, bis ich 200% habe, um die dann mit möglichst hohen Werten quasi zu bekommen. Ja. Und was ich auch blöd finde, es gibt dann Voraussetzungen, um die digitieren zu lassen. Hm. Da kommt es drauf an, welches Level haben die, also die leveln auch. Welche Werte haben die? Was weiß ich noch, da gibt's immer so Listen, da steht dann da, das und das, und da steht dann auch schon ein Kreuz da oder ein Kreis, was du noch nicht hast, was du noch brauchst, um die Digitation zu machen. Du kannst dich auch zurückdigitieren lassen, finde ich nicht schlecht, Dedigitation quasi. Und was ich blöd finde bei der Digitation, es gibt mehrere Optionen. Das finde ich total kacke. Mhm. Das heißt, aus Palmon muss nicht dieser scheiß Kaktus werden zum Beispiel, sondern da gibt's andere Optionen noch. Das heißt, da werden Viecher plötzlich draus, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Sehr merkwürdig. Also da gibt's dann wie so ein verzweigtes System, wo du dann siehst, die Digitation wäre möglich, die und die. Weißt du? Plötzlich Digimon draus, die eigentlich gar nicht zusammengehören nach der Serie in meinen Augen. Ich guck gerade, ob hier so ein Bild ist. Ja, Palmon Evolution Chart. Genau. Oder zumindest von... Das ist total komplex. Da kriegst du dann aus einem Vieh hier, wie aus diesem Baby-Digimon, kannst du dann hier... Oh, jetzt habe ich drauf gedrückt. Kannst du dann hier verschiedene Viecher bekommen. Oder hier, das gehört ja eigentlich hier zu dem Vogel, gell? Ja. Dann kriegst du plötzlich die auch raus. Also. Ach so. Ja gut, finde ich... Klar, es ist blöd, aber ich könnte es auch irgendwie... Ja, aber irgendwie musst du ja das irgendwie abdecken wahrscheinlich. Ja, die werden wahrscheinlich nicht genug Baby-Digimon gehabt haben, denke ich mal, oder sowas. Und... Dadurch waren das die Möglichkeiten eigentlich macht begrenzt. Das ja am meisten Sinn. Das Viech, also am Anfang ist das hier, oder was? Mhm, das ist quasi das kleinste Viech. Dann das und dann kommt diese Fee normalerweise. Ja, genau. Das ist dann so das Ende von Palmons Digitation. Und wisst ihr, was ich gemacht hätte? Jetzt kommt's. Mutimon. Mhm. Mutimon zu Tentomon. Tentomon ist hier. Tentomon zu... Fotzimon und dann Fotzimon zu Dämon. Heißt das wirklich Fotzimon? Nee, ich habe keine Ahnung. Was ich auch natürlich geil finde, ist dieses hier. Ja, geil, wenn das Bimon aussieht, rausbekommen wird. Bimon. Was halt auch geil ist, ist das hier, was aussieht wie von Death Note, der Typ. Stimmt, ja. Und da gibt's schon ein paar richtig geile Digimon. So, den fand ich auch geil aus Staffel 2 hier. Mhm. Stingmon, wo das dann zu Stingmon wird. Everybody, okay. Da sind wir auch wieder bei Stranger Things. Peter, jetzt guck dir doch mal das blaue T-Shirt an. Und das Schlimme ist eigentlich, ja, ich such's jetzt gleich nochmal, das Schlimme ist, ich will noch kurz was abschließend sagen zu Digimon Story Cyber Sleuth. Cyber Sleuth. Die kombinieren das mit einem ganz, also es ich glaub, hat so ein bisschen. Noch, ich glaube, ich kaufe noch eine PS4. Es hat so ein bisschen, ich kaufe eine Xbox One. Das hat so ein bisschen, du siehst jetzt hier siehst du ein paar Charaktere. Ja. Du kannst auch am Anfang wählen, ob du Frau sein müsst oder Mann quasi, die sehen beide ähnlich aus quasi in diesem Stil hier, die siehst du beide auf dem Cover. Und dann triffst du eben Charaktere hier wie die hier, das sind so typische Anime-Charaktere mit tiefem Dekolleté, Strapsen an, die so normal rumlaufen. Nice. Und es wird eben mit so einem merkwürdigen Anime-Stil ein bisschen kombiniert, finde ich. Die reden auch alle, das ist auch nicht auf Deutsch, das Game quasi, die quatschen, glaube ich. Ich glaube, du kriegst auch nur englische Untertitel und die quatschen quasi auf Japanisch, glaube ich. Das ist eigentlich scheiße. Stört mich jetzt auch nicht. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Meistens ist die Story ja eh nicht immer sinnvoll. Genau, ja. Und es wird noch ganz komisch kombiniert mit so einer Detektivstory. Du hast das Gefühl, du spielst mehrere japanische Games in einem. So. Okay. Du spielst Pokémon, so ein schönes Mashup. Meets Detektiv Conan oder weißt du, so ein ganz komischer Mix, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Ich sehe hier in dem Entwicklungsbaum zum Beispiel, sehe ich, dass bestimmte Digitation nicht aus deinem Anfangs-Pokémon resultieren. Also kannst du theoretisch, wenn du jetzt den Weg gehen würdest, das Viech, zu diesem Wurm, zu Stingmon und dann Stingmon wieder zurückdigitieren zu diesem komischen Vogelviech. Ach ja. Ist das, also, weiß ich nicht. Sowas scheint dann auch zu gehen, sonst kommst du ja gar nicht an den anderen ran. Stimmt, ja. Ja, du kannst die, wie gesagt, du kannst die digitieren lassen, du kannst die auch dedigitieren lassen. Ja, deswegen. Dafür das wird das dann sein, dass du dann durch die, manche kriegst du nur durch Dedigitation wahrscheinlich. Wie hier, du kriegst vielleicht das Ding und willst aber das haben, musst dich erstmal digitieren und dann wieder dedigitieren zu diesem Schneebären. Ich habe mich schon gewundert, wozu man das braucht, das dedigitieren. Mhm. Vielleicht um Schnaps seht ihr alle wirklich zu schnappen. Mhm. Schnieschner Schnappi. Schnieschner Schnappi. Aber wo ist denn hier, fand ich auch geil, hier Amadillo, Mann. Ich weiß es nicht, ob da alle drauf sind, wirklich auf dem. Also hier sind auf jeden Fall die von der ersten Generation und teilweise auch von der zweiten, weil Stingmon ist aus der zweiten Staffel. Hier ist Amadillomon. Aber Amadillomon hat nicht seine eigentliche Digitation, die er. Ja, es gibt manche, die fehlen dann eben. Okay. Also ich glaube, die erste Staffel ist relativ vollzählig. Ja. Was das angeht. Die sind eigentlich alle da. Was ist mit Angemon? Müsste dabei sein. Ich glaube, den hatte ich gesehen. Hier sehe ich auch gerade einen. Warte mal, wo ist ein Patamon? Das wird ja gerade super nerdig. Also es gibt auf jeden Fall dieses böse Angemon, sehe ich schon. Hier ist aber kein Patamon dabei. Ah nee, das ist diese Fusion aus Angemon und wie ist das böse? Devilmon? Devimon. Devimon, genau. Devimon. Also es gibt so ein paar Fusionen, die so Marine Angemon euch keine Ahnung. Die ziemlich fett also aussehen. Es sind auch ein paar dabei aus der zweiten Staffel, wie ich hier so sehe. Ich glaube, ich würde als Starter-Pokémon Palmon oder, also Pokémon sage ich schon, ich würde auf jeden Fall das Tentomon-Ding komplett zu Ende machen. Mhm. Aber warum ist hier ein schwarzes Agumon? Das raff ich auch nicht. Keine Ahnung. Wir sehen das alle Devimon. Ziemlich fett, ja. Das Vieh gibt's auch, ja. Omnimon. Da siehst du ja schon, Level 1. Das ist ja aus der Mega-Entwicklung von Agumon und der Mega-Entwicklung von Garurumon. Genau. Alter, ich habe lange nicht mehr über das Thema nachgedacht, aber diese Namen fallen einem trotzdem ein wieder ein, gell? Hier gibt's auch einen Agumon mit T-Shirt. Geil. Vielleicht kannst du den auch Sachen anziehen. T-Shirtmon. Gatomon. Aber Gomamon fehlt zum Beispiel, sehe ich. Gomamon ist diese Robbe. Ich weiß nicht, ob sie das da vielleicht sich nicht rangetraut haben, weil die keine Füße dran sind. Nee, Gomamon muss dabei sein. Doch, hier geht's noch weiter. Ich habe noch einen zweiten gefunden. Aha. Den zweiten Cheat hier. Cheat, nicht Cheat. Ja, gibt's auch dieses aus dem ersten Teil und Gomamon ist am Start. Geil. Okay, ich glaube, das wird gerade ein bisschen. Das wird gerade ein halber Digimon-Cast. Ich habe gerade nicht geahnt, was ich hier. Jetzt hast du ein Fass aufgemacht. Was ich jetzt hier mit eröffne. Ich muss mir eine PS4 gebraucht kaufen. Jetzt habe ich auch gerade gefunden, wie der neue Teil dann heißt: Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. Geil. Wann kommt der? 14. Dezember 2017? Ist das schon draußen? Ja, scheint schon draußen zu sein. Peter, du solltest dir mal das T-Shirt angucken. Ach so, genau, davon sind wir abgekommen. Ja. Nur wegen dem einen Design über Digimon. Ja, ja, na klar. Oh nein, wieder von vorne. Jetzt bin ich wieder oben. Oh nein. Oh no. Kann man nicht direkt nach... Ey, Mark, das kotzt mich übelst an, dass es da keine Suchfunktion gibt. Du kannst, glaube ich, nur nach T-Shirts suchen, die sie schon drin haben, gell, QWERTY. Selbst diese Funktion habe ich nicht gefunden. Ich habe nämlich ein super geiles, dunkle Turmbild gesehen, T-Shirt gesehen, aber es gibt es leider nur noch für Frauen. Scheiße. Ja, da hast du dann eben manchmal auch Pech, wenn dann die Designs klar. Hier meine Freundin, die wollte auch ein T-Shirt, ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war, und das gab es nur als Männerversion noch. Ach so, okay. Und dann habe ich gesagt, na, muss was anderes so. Ich kauf's mir, aber du musst was anderes so. Ich bin nur ein großer Träumer. Ich hätte mal Bock, nur so einen Auftritt zu machen, so mit richtigen Leuten. Nerdmucke. Nur Nerdmucke, die da solche, Bock solche, drauf haben. Solche Themes so rausgesucht und dann so Lieder aus dem Internet oder sowas, die übelst bekannt sind oder sowas. So richtig nerdigen Scheiß. Ach, das ist auch cool. Dracarys Park. Nee, ja. Ja, doch. Da steckt auch Carrie mit drin. Ja. Carrie. Hier. Richtig geil. Da ist es, Ghostbusters T-Shirt. Don't cry. Das ist so geil, dafür habe ich auf jeden Fall schon gemotet. Das ist gut. Das Design muss ich mal kurz erklären. Das ist ein blaues T-Shirt. Man sieht die Fliesen einer Toilette und 5 Pissoirs. Und man sieht die Ghostbusters davor quasi mit dem Rücken zu demjenigen, der sich das T-Shirt anschaut. Und man sieht sie möchten hineinpinkeln in diese, ich erzähle gerade wie so ein Kritiker, analysiere ich gerade dieses T-Shirt eigentlich, gell, dieses Design. Man sieht, oh Gott, man sieht, ich habe leider keinen Lakritz da. Man sieht, wie sie auf jeden Fall versuchen zu pinkeln und Egan sagt noch, don't cross the streams. Was? Mir ist es gewesen. Nee, so. Woran hat er die Lehen? Woran? Na gut, das kann man nicht so sagen. Und auf jeden Fall hat man noch einen Slimer, der etwas verängstigt guckt oder angewidert eher, der auch so ein bisschen in Blau gehalten ist. Auf jeden Fall ein interessantes T-Shirt, interessantes Design. Wie so viele Designs auf QWERTY.com, ja. Da sind schon echt coole Sachen dabei. Also an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung für diese Seite, ey. Das kann ich gar nicht anders sagen. Robert, wolltest du jetzt noch was mit QWERTY? Oder? Okay. Dass du mich hält dich an kurz, weil du mir nicht viel genug Bescheid gesagt hast. Das riecht mich ein bisschen auf. Es tut mir leid, ey. Ich habe auf jeden Fall jetzt immer, ich krieg die neuesten Mails. Und wenn da mal wieder ein guter Sale ist, sag ich dir auf jeden Fall Bescheid, ey. Aber du kannst dich auch selbst in dem Newsletter mit eintragen, wenn du da immer die neuesten News haben willst. Beziehungsweise auf Facebook liken die Seite, da hauen sie auch immer die Designs rein und was sie gerade haben. Ich glaube, dadurch bin ich auch drauf gekommen. Ich habe die gleich schon lange im Blick gehabt über Facebook. Genau. Ich möchte keinen fucking Newsletter. Ich möchte 8 T-Shirts zum Preis von 4. Meine Fresse. Ah, herrlich. Gibt's auch ein richtig geiles Stranger Things T-Shirt wieder, haben sie wieder in Vogue getan. Wo so stilisiert wie bei E.T. So vor dem Mond, plus der, also so vorne sitzt ein Mädchen auf dem Fahrrad und hinten sitzt ein Junge und die sind so vor dem Mond, aber der Mond ist eine Waffe, weißt du? Also so bei Stranger Things. Das ist ja geil. Also so ein Stranger Things Ding. Super geil. So, QWERTY wäre für mich erledigt. Squirty wäre für mich erledigt. So ein, das war auch gerade gut. So ein Stranger Thing Ding. Das war fast wie nischig. Nischig, ja. Okay, gut. Dann komme ich mal zu einer Sache. Gut. Apropos nischig. Die beste Überleitung der Welt. Ich habe wieder eine Anfrage bekommen. Was? Nein, also nicht für ein Interview. Aber ich habe eine Anfrage. Ja, es ist im Prinzip wieder die Mediengruppe. Ich glaube, die haben mich in ihrem Newsletter. Die haben mich auf ihrer Liste wahrscheinlich. Sie schreiben, ich will kein Newsletter. Ich will 8 T-Shirts zum Preis von 4. Stell dir mal vor, ich krieg die noch. Ey, das wäre mein Ding. Ich sage, ich mache mit, wenn ich 8 T-Shirts zum Preis von 4 bekomme. Nee, ich habe eine Benachrichtigung bekommen, die ich teilen möchte. Auf Facebook? Auf Facebook. Echt? Krass. Ja. Jetzt suchen die schon auf Facebook. Und zwar hat mich die Mona von der Redaktion X-Faktor angeschrieben. Lieber Peter, mein Name ist Mona und ich arbeite bei UFO Show und Factual für die Musik-Entertainment-Show X-Faktor. Das heißt, demnächst wird es wieder eine X-Faktor-Staffel geben wahrscheinlich. Wir sind gerade auf der Suche nach tollen Musikern und sind dabei auf deine YouTube-Videos gestoßen. An dir finde ich großartig, dass du eine reine und starke Stimme hast und du auch gut Gitarre und Ukulele spielen kannst. So lese ich in meinem Kopf übrigens. Ach so. Ich würde mich total freuen, wenn ich dir mehr erzählen könnte. Vielleicht können wir mal telefonieren. Falls du tendenziell Lust hättest, schreib mir doch einfach mal. Ich freue mich darauf. Liebe Grüße, Mona Brixner. Peter. Ich habe. Ist das auf deine Fanseite geschehen oder was? Das ist auf meiner, ja. Du trägst mich jetzt mit als Admin ein, ich kläre das für dich. Ich kläre das für dich. Ich verspreche dir 9 T-Shirts zum Preis von 4. Ja, herrlich. Sag ich mal, ja, sieht dir wenigstens noch was aus. Das sind nur allgemeine Profile. Das könnte auch jeder Lappen sein. Jeder Hans. Könnte auch ein Mann sein. Ne? Ach so, steht nichts drauf. Da hast du nur so stilisiert. Hast du nur Wunderbart, siehst du so ein bisschen von der Entfernung. Und siehst nur, dass er mit ein paar Leuten befreundet ist, die potenziell wahrscheinlich auch Musiker sind oder Sänger oder Sängerin oder einfach nur Freunde ohne Fähigkeiten. Freunde ohne Fähigkeiten. Ralf zum Beispiel. Das wäre mal Ralf. Ralf, Ralf zum Beispiel. Das war für mich jetzt ein Highlight. Ralf, Ralf. Das ist wie der Arbeitslose, Arbeitslose. Ja. Ralf, Ralf. Das hat mich jetzt gerade kaputt gemacht, ey. Also geil, dass deine Karriere Schritt für Schritt gedeiht. Genau. Also die gängeln dich so lange, bis sie dich wieder haben. Gestern SBH Band Contest 7. Platz, morgen X-Factor 3. Platz. Ey. Ich war ja übrigens schon mal bei X-Factor. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Ja, das hast du auch schon erzählt. Habe ich schon mal erzählt? Hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja, in dem Rahmen, wo du das letzte Mal diese E-Mail vorgelesen hast, hast du das schon mal erzählt. Stimmt. Es gibt, wisst ihr, 7. Platz und 3. Platz bei X-Factor, es gibt Leute, die bauen auf weniger eine Karriere auf. Das klingt jetzt echt gemein. Wir hatten ja erst das Dschungelcamp, gell? Hans. Ich hab übrigens neulich überlegt, diese Idee, das geht mir nicht mal aus dem Kopf. Ich glaube, das habe ich hier noch nicht gepitcht. Ich bin ja so ein bisschen... Bumsen jetzt. Auf Bumsen jetzt. Ich habe die Folge geguckt. Man kann sich Territorien abbumsen. Und habe mich übelst zerlegt. Ich finde doch geil, wie Simon Kretschmann übelst einen Anzug reinkommt. Und so, ah, Entschuldigung, ich muss noch kurz... Ah, ja, verkauft für 1 Million. Ey, und dieser Typ, der da war, von dieser Blonde von Die Höhle des Löwen, die haben ja echt am Anfang irgendwie geskatet, ne, und da zieht er erstmal ein Shovit und so ein Scheiß. Das war auch so gut. Übelst also man krass. Muss nochmal dazu sagen, NDA-Folge, irgendwas, Die Höhle der Löwen und die pitchen da Ideen. Ja. Und cool ist wirklich dieses Intro, wo der Typ wirklich von Der Höhle der Löwen wirklich auch skatet im Splitscreen. Sogar gar nicht schlecht. Da macht sogar gleich einen Trick. Da macht sogar ein, zwei Tricks, kriegt er einigermaßen hin. Du siehst, dass der geskatet hat. Ja. Das Lustige ist einfach, dass die nur da stehen und ein paar Tricks ziehen. Und dann sieht man nur, dass Andreas und Lars die beiden gespielt haben. Und Andreas beschwert sich, oh Mann, mit Gruppenmann kann man nie grinden. Super geil. Hat's mich zerrubbt. Ja, wegen Han Solo. Ja. Ich komme von meiner Pitch-Idee nicht mehr weg. Hm? Chits. Oh nein. C-H-I-T-S. Warum? Und immer wieder, ich mache jetzt ein Fass auf, ey. Nie wieder. Warum? Deswegen immer auch diese Hühnergeräusche. Oh. Ja, ja, ich kenne dich, Chicken Hits. Ich träume davon. Und diese Idee war vor Jimmy Fallon. Jimmy Fallon hat mal in irgendeiner Show mit Stars quasi Lieder mit Hühnergeräuschen nachgesungen. Und ich hatte die Idee schon vorher übrigens. Kann ich nicht nachweisen, aber ich hatte sie vorher. Ihr erfahrt es zuerst. Und hier oh, exklusiv. Copyright Stolze. Jedenfalls, die Chits. Ich will irgendwann ein Album machen, Chits, Chicken Hits quasi, die Chicken Hits. Hühner performen die größten Songs der Geschichte. Also wie oft du mir diese Geschichte schon erzählt hast. Das sind Songs dabei wie Welcome to the Hühnerstall. Also man erkennt es schon, gell? Ja, so ja. Sachen sind da dabei. Und auf jeden Fall überlege ich mir immer schon, ich überlege mir, in welcher Welt das spielt. Ich überlege mir, was dann da für Stars gibt. Und da gibt es dann vielleicht ein Han Solo. Han Solo. Oh Mann. Solche Sachen gehen mir manchmal durch den Kopf. Deswegen, geil. Das hast du gerade bei mir. Han Solo. Wirklich, ich habe zu Hause wirklich einen Zettel, wo ich immer wieder Sachen draufschreibe, wenn mir Sachen einfallen, wirklich in diesem Chicken-Universum, weißt du? Ich glaube, dieser Zettel ist Peter in a nutshell. Ja, das ist es auch. Das ist ein Auszug aus deinem Kopf. Auf jeden Fall, das sind nur so Sachen drin, nur solche Wortspiele mit Hühnern und sowas. Geil. Ach, hör mir auf. Ich höre jetzt auf damit. Ich wollte damit gar nicht anfangen, weil das wird zu tief. X-Factor auf jeden Fall, also mal gucken. Okay, mal gucken, ob du da mitmachst dieses Mal. Ja. Aber nur für... 8 T-Shirts zum Preis von 4. Stell dir mal vor, du schreibst das der wirklich dir. Hä? Ich wollte den doch ausbeuten, nicht der mich. Das wäre gut. Na, ich gucke jetzt mal schnell, was eine gebrauchte Xbox 4, Xbox 4, Xbox 4. Was eine gebrauchte PS4 kostet. Okay, dann mach. Aber ich habe eigentlich so viel zu tun an Gaming, ey. Ach so, da wollte ich ja noch was erzählen wegen Assassin's Creed Origins. Okay. Ich spiele Und dann merke ich, auf Amor gibt's die zweimal. Und dann merke ich, ich grinde hier ja nur gerade. Ich müsste eigentlich mal die Hauptstory weitermachen. Hm. So, dann habe ich aber auch schon locker 10 Stunden in dem Spiel drin. 10 bis 11 Stunden. So lange haben die alten Teile so für sich gedauert. Hm. Und mache zwei Story-Missionen, die eigentlich schon viel zu leicht sind für mich. Und da steht dann, das ist erst der Anfang. Und sag ich mir, das ist ein wahnsinnig interessantes, gutes Spiel geworden. Also okay. Das ist Witcher Light, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Es gibt so viele Sachen, die man aus Witcher wiedererkennt, aber es ist wirklich ganz toll. Ganz tolles Spiel. Kann ich dir nur empfehlen. Peter hat ein Projekt bei mir gepitcht. Also eine Idee bei mir gepitcht, dass wir mal Konsolentausch machen. Mhm. PS3 und Xbox 360. Da fällt mir auf, ich habe nur ein exklusives Spiel. Verdammt. Ah, ich glaube, ich habe auch nur eins. Oder gut, doch, zwei. Ich hab das Digimon jetzt noch. Oder zwei. Und The Last Guardian. Oder zwei. Shadow of Colossus. Oder zwei. Zwei. Ja, können wir gerne mal machen. Ja. Habe ich Bock drauf, ist nur sehr zeitintensiv. Genau, das ist es, ja. Und Zeit? Haben wir nicht. Ist relativ. Zeit haben wir nicht. So, Peter. Ich habe noch was Kleines. Was ganz Kleines. Wir reden bestimmt schon wieder anderthalb Stunden über. Und zwar... Digimon. Und zwar, das ist was für dein Fanherz. Eine Stunde, ich habe gesehen, bei... Ich mach momentan nur Werbung für irgendwelche Formate und irgendwas. Bei... wer weiß denn sowas? Wonach wurde die Spinne Eriovixia Gryffindori benannt? Na, und dann sind die Gryffindor. Antwortmöglichkeiten eben Harry Potter, bla bla bla, gell? Und Hohecker hat sofort gesagt, Harry Potter, und es war natürlich auch richtig. Das heißt, hier haben krass. Biologen oder die Entdecker quasi, waren solche Harry Potter Fans und haben diese Spinne entdeckt. Und das Geile ist auch noch, die sieht auch noch aus wie dieser scheiß sprechende Hut. Das ist eine Spinne. Oh, die ist abgefuckt, eklig. Und die hat wirklich so ein Hinterleib, das sieht aus wie so ein Hut, fast wie von den Zwergen, eher von Schneewittchen, gell? Also Spinnen, das, Peter, geht nicht. Hier, da ist der Hut sogar daneben, hier. haben sie sogar. Geil. Und echt, da haben, die Entdecker waren solche Fans von Harry Potter, dass sie gesagt haben, die erinnert uns so an diesen sprechenden Hut von Harry Potter, dass wir die einfach Eriovixia, ich finde die Gattung auch gut, ja. Gryffindori nennen. Krass. Und daraufhin habe ich das mal gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, es gibt noch mehr solche Tiere, wie den Harry Plux. Ist der super haarig oder was? Das ist auf jeden Fall irgendeine Krebsart. Ja. Und der sieht sehr also, albino-mäßig weißt aus. Weißt du, dass ich Krebse auch super scheiße finde? Ich glaube, wir sind heute in dem Robert-Hass-Podcast drin. Dann gibt es noch also den, alles, was den Ampulex Dementor. Gibt's auch noch. Ist das eine Ameise? Geil. Die sieht cool aus. Also alles, was mehr als 6 Beine hat, bin ich raus. Hm. Ah ne, eine Grabwespe ist das. Krass. Aus Thailand. Auf jeden Fall interessant, wonach manchmal solche Tiere benannt werden. Grablespe also, aus Thailand. Grablespe. Grablespe aus Thailand. Das ist eigentlich ein Mann gewesen. Und da, ich glaube, wenn ich irgendwann mal so eine Hühnergattung entdecke, die irgendwie viel alleine unterwegs ist und zufällig mit einem Blaster rumläuft, dann nenne ich die auch Han Solo. Han Solo? Auf jeden Fall. Naja, das muss Hansorium, Hansolium, Hansolium, Blastorium. Das wär geil, wenn ich ein Element entdecke. Element. Ich nenne es. Das sechste Element. Petroid. Petroleum. Ich nenne es Petroleum. Ich glaube, ich würde es so Schamharium oder Spermium. Scheiße, ich würde schon. Wahrscheinlich irgendwas richtig Sinnloses nennen. Ich finde diesen Fisch auch so geil. Was? Tusaneutes Obama. Geil. Tusaneutes Obama. Top schwarz, das Viech. Nee, es ist orange. Ihr seht ja nur solche Viecher. Aber das ist ja interessant, was das so Leute. Apostichus Angelina Jolie. Ach du Scheiße. Das ist doch wie. Das also, ist ja ganz ehrlich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Wissenschaftler, die ihre Tiere oder Entdeckungen so benennen in der Wissenschaft, als wie unter Eltern, wie Eltern angesehen werden, die ihre Kinder Jacqueline und Pascal nennen. Mhm. Wahrscheinlich. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Glaube ich auch. Skaptia Beyoncéi. Oh Gott, diese Namen. Das ist echt eine Fliege. Also es gibt schon Namen, da greift sich ein Kopf, was ist denn hier? Ist ja auch ziemlich lang. Hefnery. Geil. Doug Hefnery. Ich glaube eher Hugh Hefner mäßig. Geil. Aber das ist uninteressant. Wir müssten auch mal eine Spezies erfinden. Dorfschönheiteritis. Oder eine Krankheit. Ich wollte gerade sagen, es klingt ja nach einer Krankheit. Dorfschönheiteritis. Das ist, wenn du zu viel redest und das nicht ist, zum Punkt kommst. Das ist, wenn du zu viel redest und nicht zum eigentlichen Thema kommst. Genau. Und dich in Digimon festredest. Genau, zu viel rumnördest. Und eigentlich über Stranger Things reden willst. Also genau das ist die Krankheit. Und das damit... Ich mache nochmal das Stranger Things Intro an, ja? Genau. Und damit, ich hoffe, ich habe jetzt die Überleitung gebracht. Zu Lasius Demogorgonus. Genau. Das ist eine Ameisenart, die sieht aus wie der hat ein Gesicht wie der Demogorgon. Das könnte irgendwie so eine Pflanzenart oder so eine fleischfressende Pflanze könnte wirklich Demogorgon genannt werden, ja, eigentlich. Ich muss noch über was mit dir reden. Was war Entschuldigung. Das jetzt? Mir ist es eingefallen. Ich bin heiß. Das Lego Ideas Flaschenschiff ist jetzt rausgekommen. Ich glaube, das gucke ich mir bald. Und kennst du Thug Pro? Also nicht Fuck Pro, sondern Thug Pro. Ich dachte gerade, das wäre eine Porno-Version von Hasbro. Tony Hawk's Thug Pro. Tony Hawk's Underground. Sexspielzeug von Thug Pro. Tony Hawk's Underground Pro. Das ist eine Mod für Tony Hawk's. Tony Hawk's Underground 2. Da sind so die ganzen Level. Da kannst du alle Spiele nochmal spielen. Bloß ach ja. In einer etwas besseren Grafik und mit einer guten Engine. Und online kannst du spielen, das ist super nice. So, Stranger Things Intro. Gleich kommt's. Entschuldigung, ich muss es nochmal bringen. Aber man muss eigentlich mal erklären, was da gerade los ist. Dieser letzte Schrei ist. Das wird, Robert, also ich habe ein Meme entdeckt. Das ist bestimmt schon 100 Jahre alt. Hat so eine Band, Kieran J. Callahan, das Lied heißt Big Enough. Und das sind so Cowboys, die singen in der Wüste. Das ist so ein ganz normaler, echt dünner Popsong. Und dann mittendrin kommt so ein echt älterer Mann mit einem Cowboy-Hut und schreit mittendrin. Man denkt immer, es gibt keine Steigerung mehr. Und er sieht halt auch manchmal aus wie... dieser, wie heißt denn dieser Typ? Erich von Däniken sieht er aus. Wie der auch immer noch einen draufsetzt. Stranger Things. Es tut mir leid, der musste jetzt einfach nochmal sein. Und ich habe mich heute so... Ich fand das so lustig, dass ich einfach so lustig lachen musste. Ja, Leute, hier kommt das Stranger Things. Featuring die Dorfschönheit. Das war eigentlich auch gute Musik gewesen fürs Pen and Paper. Mhm. Du kommst in die Scheune und dann diese Mucke einfach mal. Das wäre lustig, ey. Ich habe mal früher abgebrochen. Das reicht. So, Leute. Stranger Things. Ich bin Fan. Mhm. Jo, danke, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war's, danke. Das war's. Also, ich habe heute früh im Bett... nochmal so ein paar Sachen aus der zweiten Staffel nochmal ein bisschen geskippt und vorgespult und nochmal ein paar Sachen angeguckt, so ein paar Szenen, die ich unbedingt nochmal sehen wollte. Okay. Wie zum Beispiel die Ghostbusters-Szene, zweite Folge, zweite Staffel und der Schneeball. Also der Snowball musste sowieso nochmal sein. So, aber fangen wir mal chronologisch an. Stranger Things ist eine Netflix-Original-Serie, erschienen 2016, ne? 2016 mit vielen Schauspielern. Die bekannteste für mich war bis dato Winona Ryder. Mhm. Winona Ryder. Ryder, Low Rider. Also, oh my friend. We're the Low Rider. Winona Ryder. Das ist ein geiles Lied, ey. Hier, 60 Sekunden. Nur noch 60 Sekunden. Heute hört euch dieses Lied an. Und jetzt lasst uns fahren. Oder irgendwie so. Stranger Things. Also ganz starkes Ding. 80er Jahre werden zelebriert. Ich weiß nicht, ob wir ja. ob die Story eingehen wollen. Ah, denke schon. Ja, wir können es aber grob abreißen. Ja, wir machen eine spoilerfreie Einleitung und dann spoilern wir, was das soll. Ja, und dann schreibe ich es wieder in den Text rein. Und dann kriege ich mal wieder auf den Sack. Alter, wer Stranger Things nach 3 Jahren nicht kennt, Entschuldigung. Ach, der ist raus. Mhm. Hört was anderes. Hört was anderes. Das ist auch mal eine Ansage. So. Ganz schön bitter. Ja. Es geht um eine kleine Kleinstadt namens. Gute Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Hawkins. Hawkins. Hawkins. Da sind Familien und Kinder und so weiter. Und dort ist ein kleiner nördischer Freundeskreis, der sich auch gerne mal auf Pen and Paper Runden trifft. Und da gegen den Demogorgon kämpft, als plötzlich auf dem Nachhauseweg ein Freund der vierköpfigen Gruppe Will Byers im Wald verschwindet. Und so fängt das Ganze eigentlich an. Winona Ryder ist Will Byers Mutter, die nervt manchmal ganz schön, aber mit der kann ich mittlerweile gut leben. Am Anfang hat die mich ein bisschen genervt. Und die drei Freunde machen sich nach und nach auf die Suche nach ihrem Kollegen Will, während immer mehr merkwürdige Phänomene eintreten, Lampen fangen an zu leuchten, Dinge geschehen, es gibt Sachen, die zu sehen sind, Leute verschwinden, Barb zum Beispiel, Es taucht ein ominöses Mädchen auf namens Elf oder Elfie, die mich super krass an meine ehemalige Lehrerin in Erziehungslehre erinnert. Manchmal in meiner Ausbildung. Aber auch nur in der ersten Staffel. Aber auch nur in der ersten Staffel, ja. Ja. Ja. Und ja. Gut. Das ist eigentlich so der grobe Plot. Dann ist dieser Hopper, der noch der Sheriff ist, der sich da ein bisschen drum kümmert, der da ein bisschen sich diesem Fall annimmt, sage ich mal, und dann auch mutmaßt, dass irgendwas mit dieser staatlichen Einrichtung zu tun hat. Die darf man ja auch nicht unerwähnt lassen beim Plot. Es gibt in Hawkins eine staatliche Einrichtung, wo geforscht wird, wo nicht ganz so klar ist, was geforscht wird. Genau. Gut. Und daraufhin eigentlich auf das Verschwinden von Will stellen eben die Personen, die damit zusammenhängen oder die ihn gut kennen, eigentlich Nachforschung an. Das ist also der Grundplot. Man hat die Freunde einerseits, die wissen wollen, wo Will hin ist. Die Mutter versucht, wie eine Verrückte, wie eine Irre manchmal. Na, Will ist nach Philadelphia gezogen. Nee, nicht nach Philadelphia. Es kommt aus Philadelphia und ist nach Beverly Hills gezogen. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen. This is a story. So ein Scheiß würde ich da eben. So ein Scheiß würde ich auf dem Konzert machen. Aber das haben wir ja schon mal gemacht. Das ist ein alter Hut. Spanische Version. Okay. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Alles, und alles auf jeden gut. Fall Chief. Woran hat er die Lehne? Chief Hopper. Ja. Chief ist der? Hier steht zumindest ja, stimmt, Chief. Aber das ist doch gerade. Chief Hopper quasi. Also Hopper, er wird auch immer nur Hopper genannt eigentlich meistens. So, und Hopper hoppt natürlich los und versucht auch Nachforschung anzustellen und untersucht die ganzen Geschehnisse rund um das Verschwinden von Will und die seltsamen Dinge, Stranger Things, die in der Stadt Hawkins vor sich gehen und dem Labor dieser staatlichen Einrichtung und versucht diesen auf den Grund zu gehen und sie zu untersuchen. Ja. Ja, und ist ja auch getrieben dadurch, dass er seine Tochter verloren hat. Also es ist so, deswegen kniet er sich noch extra ein bisschen mehr in den Fall rein. Das stimmt, ja. So. Er hat ja manchmal schon, ist mir eine ganz schön egal Stimmung drauf. Hm. Aber cooler Charakter, den sehe ich auch sehr gerne. Ja, Hopper wirkt, vor allem am Anfang wirkt er wie so ein typischer Chief von so einer Kleinstadt, so, oh, ich habe eh nichts zu tun und die quatschen nur Scheiße, lasst mich alle in Ruhe. Ja. Hat ein Alkoholproblem so ein bisschen, kam für mich so rüber, zumindest in der ersten Staffel vor allem, und wirkt erstmal so desinteressiert. Und nach merkt er eigentlich, oh, das könnte doch alles zusammenhängen und ich sollte vielleicht doch mal meinen Arsch ein bisschen bewegen, damit nicht alle irgendwann von mir enttäuscht sind und ja. Denken, ich kann gar nichts. Und er macht das ja eigentlich auch gut, er geht detektivisch wirklich der Sache nach und das ist das, was mir besonders an der ersten Staffel gut gefallen hat. Ich fand, er war sehr smart einfach in dem, was er getan hat, wie er alles untersucht, welche Mittel er verwendet, um irgendwo hinzukommen oder wie er an die ganze Sache rangeht. Das hat mir in der ersten Staffel so gut gefallen. Ja, das stimmt. Und für mich auch eine der coolsten Personen. Hopper. Aber also es gibt da für mich so richtig keinen, den ich richtig scheiße finde. Ist schwierig. Also ich meine, von Will kriegt man in der ersten Staffel nicht viel mit, aber so richtig jemanden, den ich richtig kacke finde, gibt's da so richtig nicht bei mir. Ja, die Hauptpersonen sind eigentlich gut. Es gibt eben so den hier, den Steve, der so in der ersten Staffel so ein richtiger Duschbag war, da hätte man den nur verkloppen können eigentlich. Na, dieser Schulschönling. Halt. Na, genau, ne? Alter, hat der Sturmlocke. Ein paar geile Haare, ey. Entschuldigung. Und da mussten die auch nichts dran machen, gell? Ich habe mir dieses Beyond Stranger Things angeguckt und haben die das gesagt, die Haare sind wirklich so. Ja. Die haben sich nur ein bisschen zurecht gestylt, gell? Ja, na klar. Da könnt ihr die immer so tragen. Da trägt die auch sehr oft in Interviews nahezu genauso, aber ich beneide ihn um seine wunderbare Haarpracht, ey. Weißt du, wenn sie irgendwann mal ein Reboot machen, Full House, ja, ich meine, es gibt ja jetzt diese diese neuen Full Staffeln House. Von Full House, ja, Fuller House. Und wenn sie mal einen Reboot davon machen, dann ist das für mich haartechnisch ein Kandidat für Onkel Jesky. Keine schlechte Besetzung. Super geil. Ja, also was ich liebe an der Serie, so diese Referenzen, ja. Dieses Star Wars wird viel zitiert. Das wird so Pen and Paper zitiert, was wirklich so ein Ding der 80er war. Es wird die Musik, allein schon der Soundtrack davon, den wir ja schon ein Stück gehört haben, und dann diese Musik, die in der zweiten Staffel noch viel prominenter eingestreut war, fand ich. Ja, vor allem der Song Should I Stay or Should I Go, ja, hat dadurch nochmal so einen richtigen Push bekommen. Genau. Und da war für mich das Beste, das muss ich mal gleich als so kleine Anekdote einstreuen. Ja. Ich war in der Levi, oder also Literaturweinstube, eine Kneipe hier in Apolda, dort wo wir wohnen, in der kleinen Stadt Hawkins. Horpolda. Das könnte wirklich Horpolda und, sein. Und wirklich, wir waren dort und es gibt hier eine Band, so eine Punkband, und die covern unter anderem dieses Lied. Ja. Du weißt bestimmt, wen ich meine, gell? Stichwort Ast. Ach, Hanging Tree, oder? Nein. Was? Weil der Baum drauf ist. Ast. Das soll der Nachname sein. Asti. Okay, du weißt nicht, wer das ist. Fällt mir gerade auf. Ich dachte, du weißt, wer das ist. Die proben auch in der Tomate. Es ist die Band Empty Promise. Ach ja, stimmt. Jetzt ist das. Empty Promise, ja. Okay, ich hätte es auch einfach sagen können, aber ja, ne, ich wollte dich auf die Probe stellen. Okay. Auf den Ast. Ich wollte, dass du auf dem Ast stehst, nicht auf dem Schlauch. Okay. Jedenfalls, Empty Promise ist eine Punkband. Schreiben auch eigene Lieder, kann man auch demnächst vielleicht beim SPH Band Contest zu hören. Auf jeden Fall, die spielen dieses Lied und ich war dort und die spielen dieses Lied und dann spricht mich aus nichts einer an, den ich überhaupt nicht kannte. Ja. Und der so, die spielen dieses Lied so und der kommt an und spricht mich an und sagt, Stranger Things ist schon eine geile Serie, oder? Und da wusste ich überhaupt nicht, dass ich das geguckt habe. Ja. Und sprich ich so an, ich sag, ey, hast recht, gell, so, und vorher waren wir, sofort waren wir im Stranger Things Gespräch, nur weil dieses Lied lief, gell. Geil. Und in dem Moment, ich habe echt gar nicht dran gedacht, in dem Moment, gell, ich habe mir so das Lied angehört und dachte so, ja, die machen das nicht schlecht und ist ein geiles Lied. Und plötzlich kommt so ein Typ von der Seite und sagt, ey, das ist schon eine geile Serie, Stranger Things, so. Da hab ich gesagt, ey Mann, der hat recht, gell, dieses Lied ist jetzt so richtig dran gebunden, ist wie so ein Soundtrack fast schon, gell. Neben dem ikonischen Intro, was ja auch richtig geil ist, was extra dafür geschrieben wurde, was ja auch von dem Tondesigner oder Ingenieur, wie, was der auch immer ist, wie man das benennt, der ja auch hinter Alien steckt und sowas, so ein paar ikonische Sachen hat er auf jeden Fall auch gemacht, das habe ich nachgelesen bei ein bisschen Trivia, der ja auch so retro-affin eigentlich ist, sag ich mal, so wirklich Klassiker geschrieben hat, Klassiker-Intros oder Klassiker-Themes, der da wirklich wieder ein Brett abgelegt hat, in meinen Augen. Das ist eigentlich so simpel, dieses Stück, dieses Intro, aber immer wenn du das hörst, bist du sofort drin, denkst du, das passt auch so gut, das baut so eine spannende, bedrohliche Atmosphäre einfach auf. Mhm. Obwohl es so simpel ist, gell, so diese. Wir hatten schon überlegt, das heute selbst einzuspielen, weil es eben nicht so schwierig ist, eigentlich das nachzuspielen auf Gitarre, aber wir haben es gelassen, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Also seltsame Dinge passieren auch in diesem Podcast oder in der Vorbereitung dazu. Stranger Cast. Stranger Cast. So nenne ich die Folge. Sitzt. Stranger Cast. Ich fand den Wortwitz, jetzt schweife ich schon wieder ab, den Wortwitz von Nils so gut, von den Rocket Beans im Video zu Earth Defense Force 5 oder ich weiß nicht, die haben irgendein Earth Defense Force Game gespielt, ja. Was ja so richtig No-Brainer ist, wirklich, wo du rumballerst auf irgendwelche Riesen, Insekten und Viechter. Und da gibt's eine Klasse, die heißt Ranger. Ja. Und dann hat gesagt, wollen wir nicht alle Ranger sein und machen dann eine Serie und nennen sie Ranger Things. Oh Mann. Das ist genau dein Ding. Das war genau mein Ding. Also, das könnte auch eine Power Ranger Serie sein, Ranger Things. Go, go, Power Rangers. Damit springe ich auch direkt mal zu einer Person aus der zweiten Staffel, Billy, der auch so ein richtiger Kunde ist, mit so langen Haaren. Ja. Richtiger Duschbeck, ich springe gerade viel. Ja, so, ist ich bin, okay. Ich bin quasi gerade Hopper. Also Podcast-Hopper. Und Billy, der so ein richtiger Duschbeck ist, wirklich in der zweiten Staffel, so ein richtiges Arschloch, der Bruder von Max ist, Mad Max. Mad Max, genau. Und der übrigens auch bei dem Power Ranger Film mitgespielt hat in dem neuesten. Welch, da war der rote Ranger, gell? Na? Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist mir erst bei Beyond Stranger Things aufgefallen, als sie es gesagt haben. Krass. Dann sagen sie übrigens, das ist ein echter australischer Power Ranger. Da hab ich gedacht, hä? Dann habe ich nachgeguckt und tatsächlich, das war der rote Ranger. Geil. Den erkennt man nicht wieder. So ich finde die Loten auch einfach durch die Loten, ne? So richtig schöner Fukuhila eigentlich, ja, gell? Das ist richtig. So ein richtiger kleiner Rebell. Ja. Ich habe heute die letzte Folge von Beyond Stranger Things geguckt und da haben sie schon gesagt, der Moderator hat gesagt, er möchte gerne, dass das weiter, also das, da gibt's so eine Szene, wo der Billy mit irgendeiner Mutter so rumflirtet. Ach so, das war und das wollen sie gerne noch vertiefen irgendwie. Also das möchte der Moderator gerne noch vertieft haben und so weiter. Aber das ist halt wirklich, die Szene fand ich super, super gut, super lustig. Die war verdammt lustig. Das ist ja die Mutter von Mike. Ja, von Mike. Genau, die Karen. Karen heißt sie. Die auch wirklich eine absolute Milf ist. Cara Buono. Also, stimmt, ich sehe. Wenn ich die verpackt bekommen würde als Bueno. Bono. Und da drauf steht Bono, also die würde ich verspeisen. Unten auf jeden Fall. 43, es geht noch. Ja, ich gar nicht so die Milf. Aus der Bronx. Ist noch eine junge Milf. Ja. Diese Musik, diese Stimmung, dieses Kleinstadt-Feeling, dieses Kingsche, was unterschwellig immer so mit schwingt. Ja, fangen wir einfach mal von vorne an. mein absoluter geheimer Star, für mich Elf. Mhm. Mein mit Abstand mein Lieblingscharakter neben Dustin, der einfach auch eine coole Socke ist. Elf, ich mag Elf. Ich finde die so, so cool und die wird bestimmt mal eine heiße Braune. Die wird mal eine heiße Braune. Meinst du so wie Cara Buono? Heißer. Ich finde, die hat sowas, die spielt auch so gut dieses unschuldige, naive Mädchen, was in ihrer Blase aufgewachsen ist, ne? Mhm. Mit der Badewanne. Das stimmt. Und so weiter und so fort. Also die spielt das einfach auch sehr gut. Das sind der kleine Nerd, der mich immer so ein bisschen an unseren ehemaligen Drummer erinnert. Ab dazu später mehr. Also Mike geht mir seit Staffel 2 ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen, obwohl ich den auch noch mag. Ja. Lucas ist der Quotenschwarze. Das ist wirklich der einzige Schwarze in der ganzen Serie, habe ich das Gefühl, mit. Ja, die Familie von ihm noch. Und die Familie, die kommt ja was. Wir reden ja gerade noch über Staffel 1. Achso, du bist ja noch bei Staffel 1. Wir sind noch bei Staffel 1. Bei Nona Ryder, die mir am Anfang ganz schön auf den Sack gegangen, die in Staffel 1 gar nicht so alt aussah. Und in Staffel 2 haben sie ganz schön älter gemacht. Das stimmt, ja. Dann Will hat man, finde ich den Namen auch so geil, den englischen Namen Noah Schnapp. Noah Schnapp. Da hat er doch wirklich so vorgestellt. Noah Schnapp. Super geil. Von dem man in der ersten Staffel nicht so viel gesehen hat. Der in der zweiten Staffel hervorragend gespielt hat. Oh ja. Der hat hervorragend gespielt. Hopper mag ich. Super geil. Straighter Typ. Cool. Nancy. Ich gehe jetzt hier einfach die Liste ab. Wer in der ersten Staffel schon mitgespielt hat. Nancy. Ist ja die Schwester von Mike. Ist die Mike? Schwester von Mikes Schwester, die auch nicht so unheiß ist. Aber der hat generell scharfe Frauen in der Familie, gell? Ja, die erinnert mich ein bisschen an eine junge Jennifer Aniston. Ja, ja. Irgendwoher kenne ich aber auch Jonathan. Sind wir bei Jonathan, den finde ich irgendwie, das ist der Bruder von Will, begeisterter Fotograf. Und der ist halt auch The Clash-Fan und da hört das mit Will viel. Zu dem sind sie übelst gemein. Steve Harrington, meine Fresse, diese Haare. Ich möchte diese Haare haben. Am Anfang echt so ein richtig schöner Trottel, der aber gegen Ende der Staffel, der ersten Staffel, so langsam sympathischer wird. Die zweite Staffel, da hat er mich komplett gewonnen. Also, wie er mit Dustin da durch die Gegend zieht, das ist einfach toll. So, und wie er auch Dustin bei Frisur machen Tipps gibt und dann. Das ist schon wie so ein Co-Pilot, gell? So ja, ja. Wingman. So, dann gibt's noch Dr. Martin Brenner, das ist Papa. Mhm. Also Elfs Papa, Vater, in Anführungsstrichen. Das ist nicht der richtige Vater, oder? Das überlege ich gerade. Sie hat ja auf jeden Fall die Mutter sieht man ja in der Serie. Ja, und er hat ja ihr ja das Kind weggenommen, aber ich weiß nicht. Da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob er wirklich der biologische Vater ist. Auf jeden Fall war er bei ihrer Geburt dabei. Ja. So, also er hat war quasi Elfs Bezugsperson, als sie in der Einrichtung war, in der an ihr experimentiert wurde. Barb, die war ja nur kurz dabei. Hm. Da habe ich nicht ganz verstanden, was ist mit Barb. Das ist ja bis heute so wie so ein Meme. Was ist mit Barb und so weiter und so fort. Und das wurde ja in der zweiten Staffel dann nochmal ein bisschen aufgegriffen im Endeffekt. Gell? Ja, ja. Der Demogorgon wird sogar auch gespielt von jemandem. Ja, da gibt's Mark Steger spielt den Demogorgon. Mhm. Und dann gibt's noch diesen Lehrer noch, der eigentlich auch eine relativ wichtige Funktion hat, der den ein bisschen die Dimensionen versucht zu erklären mit diesen typischen: Stellt euch vor, die Dimension ist ein Blatt und Punkt A und Punkt B wird durch einen Stift verbunden. Also irgendwie so. Das ist so dieses Typische, was in ganz vielen Filmen schon vorkam. Ja, super nice. Also das ist, ich weiß nicht, es gibt da keinen, der mir richtig auf den Sack geht. Ja, was passiert denn in Staffel 1 noch, Peter? Du, ich rede hier die ganze Zeit, du sagst nichts. Na, mach doch. Peter, was soll denn die Scheiße? Mach doch. Nee, ich find auch, ich habe gerade geguckt, ob ich den Lehrer irgendwie finde, welcher Schauspieler das war irgendwie. Das sieht auch so ganz anders aus, glaube ich. Erste Staffel. Ja. Ist verdammt geil. Ja, findest du? Ich finde die erste Staffel verdammt stark. Wir hatten es ja schon mal, ja, dass ich die zweite Staffel schwächer finde. Mhm. Dass die mir nicht, also hinten raus hat sie mir verdammt gut gefallen. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der ersten Staffel. Genau. Ich finde es, wie gesagt, verdammt stark, dass Hopper diese Nachforschung anstellt. Und wie er sich da anstellt, er stellt sich verdammt geschickt an, wie er alles so rausbekommt, wie er auch auf die Leute eingeht. Ich habe so das Gefühl, er ist sehr einfühlsam, aber bewahrt trotzdem so eine gewisse Distanz immer noch so. Also er versucht so die Gefühle eben wegen seiner Tochter wahrscheinlich auch, mhm, wegen der verlorenen Tochter, versucht das nicht so richtig an sich ranzulassen. Da kriegt man immer so einen kleinen Einblick, dass da was ist, wird dann auch später noch aufgegriffen in der ersten Staffel, aber man hat immer so das Gefühl, da will das nicht so ganz an sich ranlassen, da trinkt dann lieber mal ein, hat euch eine Frau mit im Bett, wacht früh auf, geht raus in der Kälte, oh, komm wieder rein, es ist zu kalt draußen, da kommt noch die Frau raus, gell? Ja, ja. Komm wieder rein, Hopper. Hopp noch mal rein. Hopper, werd mal zu Popper. Meister Popper wäre ja auch so ein geiler, ich glaube, das hat man schon mal, gell? Vorne Name, Meister Popper, ja. Okay, Hopper finde ich auch, also mir geht's ähnlich wie dir, ich finde die Leute alle ziemlich stark, den ganzen Cast, vor allem diese jungen Schauspieler, das ist, muss man ja sagen, die Kinder, die spielen dermaßen stark, also die spielen teilweise die großen Stars wie Winona Ryder und die anderen etablierten Schauspieler, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, teilweise an die Wand, finde ich. Das ist so großes Kino, was da abgeht, einfach, ja, in der Serie und wie die Emotionen rüberbringen, wie die miteinander acten einfach, das kommt voll rüber. Das ist so 100%. Ja. Mehr geht da eigentlich nicht, finde ich. Ja, die haben richtig gut gecastet. Es ist so richtig Production Value drin. Mhm. Schon von der ersten Folge an siehst du, es ist richtig Production Value da. Na gut, ich meine so Dunkelheit und da Effekte reinzuballern, das ist immer noch leichter als Effekte bei Tag reinzumachen. Das ist klar, aber das ist einfach ein hohes Niveau, das ist eigentlich nicht normal, ja, finde ich. Ja. Das ist, diese Serie, solange es, wie sie noch dauern wird, werde ich sie genießen, die hat mich einfach gewonnen. Wenn sie jetzt nicht so einen Scheiß machen wie mit die letzte Staffel Game of Thrones, Peter, guck endlich mal Game of Thrones. und ich kann dir alle Staffeln mitgeben. Warte. Wie viel Speicherplatz hast du noch? Fast null. Na gut, dann. Annähernd null. Ich bin immer an der Grenze. Hast du eine externe? Muss ich mir mal zulegen. Hast du eine externe? Eine externe. Eine Laterne habe ich. Auf der Lampe. Wir machen das mal. Ich hole das noch. Ja, hol das mal definitiv nach. Wir müssen darüber, gibt es einen Special Cast. Am besten noch vor der nächsten Staffel. Wir müssen vor der achten Staffel. Wann kommt die? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, glaube ich. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, bitte, Peter. Du, ja, bitte. Peter, jetzt hören wir auf mit deinen Ausreden. Wo war ich denn jetzt eigentlich gerade? Du wolltest eigentlich... Ja, auch wie Elf. Ich finde es auch so toll, wie Elf so langsam sich, ich sag mal, emanzipiert, so dann sich auch mal traut, ihre Mächte zu verwenden. Die hat auch seinen super geil bösen Blick drauf, die Schauspielerin. Oh ja. Ich mag diese Szene, wo diese Bullies wollen, dass Mike die Klippe runterspringt und schneiden sie das in die Milchzähne raus. Hm. Super geil. Und da kommt Elf und bricht dem einen einfach nur mal mit einem Kopfzucken den Arm und den anderen. Super geil. Und dann lässt du doch einsehen, gell? Genau. Hm. Das ist einfach super krass und super schön. Dieses Elf finde ich ganz stark. Das, ja, da muss man wirklich sagen, also die bringt da so eine Überzeugung rüber, dieses Mädchen, das ist unfassbar. Unfassbar, wie ernst die dann auch guckt und wie entschlossen, gell, so ja, wie die das dann, man hat so richtig das Gefühl, fuck, die hat die Kräfte, gell, so, das ist kein Joke, das ist kein Schauspiel, das ist, die macht's einfach, die kann das und die das ist auch schön gemacht. Die hat's Shining. Genau, ja, das ist so schön gemacht, wie das so nach und nach etabliert wird, was sie kann und wie viel sie kann und ihre Kräfte werden ja eigentlich auch immer stärker. Das ist auch so ein Element, was die man da super hat über die Serie und man merkt immer wieder, oh, das kann die auch. Crazy, gell? Irgendwann wird das mal so ein Übercharakter, glaube ich. Irgendwann, ja, ja. Die müssen eben aufpassen, die Duffer-Brüder, die eben die Macher sind quasi von der Serie, die müssen eben aufpassen, dass sie ihr nicht irgendwann zu viel Kräfte geben, gell? Das ist irgendwann so, dass, ja, ich meine, dass, sie hat diese telekinetischen Fähigkeiten, aber mehr hat sie ja auch im Endeffekt nicht. Gut, sie kann in diese Parallelwelt rein, aber das war's ja dann auch wieder. Ja, aber das sind die Fähigkeiten, die sie in der ersten Staffel konnte, und die hat sie einfach nur ausgebaut in der zweiten. Also bis jetzt, also was großartig, was dazugekommen ist, ist es nicht. Sie wird mächtiger, ja, aber, ja, ne, aber das, aber irgendwann kommt da mal so eine Grenze, weißt du, wo dann denkst, zu viel wird. Jetzt wird die noch stärker und jetzt noch stärker, und wo soll das hingehen? Das ist so das Dragon Ball Problem. Es ist jetzt ein komischer Vergleich, aber irgendwann, ja, verstehe, irgendwann du denkst du dir, ja, wo ist denn Son Goku jetzt? Jetzt ist er Gott, was geht denn noch drüber? Irgendwann ist er ein Planet oder was? Oder was soll denn da noch kommen? Weißt du? So. Ja. Wo will der noch hin? Weißt du? Okay. Irgendwann siehst du keine Gefahr mehr, weil du denkst, na, Elf hat da wieder was drauf oder sowas. Auch bisher haben sie es eben jetzt auch in der zweiten Staffel schön spannend gestaltet, finde ich. Also dieser Mindflayer, der ist auch schon auch super mächtig. Mhm. Ja, das musst du dir mal überlegen. Der Mindflayer ist auch nicht besiegt. Nur weil die den Spalt zugemacht hat. Das stimmt, ja. Ja, das ist halt, Da hatten sie eigentlich auch eine schöne Theorie in dem Gespräch hier. Beyond Stranger Things haben sie gesagt, wie wär's denn, wenn noch jemand Kräfte kriegt oder sowas. Das, so ein Ding hatten sie ja auch noch drin. Ja, fand ich auch interessant. Also, dass einer von den Jungs vielleicht noch, Will meinetwegen. Will wäre am sinnvollsten, weil alles andere macht keinen Sinn. Genau, ne. Dass der aber auch nicht so übelste Kräfte wie sie. Ich würde sagen, das wäre ganz schwierig. Das fände ich ganz schwierig. Also so, dass er in die andere Welt eintauchen kann, okay, aber in dieser Welt. Die Welt ist ein Teil von ihm, beziehungsweise andersrum. Er ist ein Teil von dem Upside Down. Das macht Sinn, aber dass er dann noch irgendwie Telekinese oder so einen Scheiß anwenden kann, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Klingt blöd, aber das ist ja dann, kannst du ja gleich Supernatural gucken, ey. Oder so eine Scheiße. Oder so, Dragon Ball. Oder Dragon Ball. Schala, hey, Schala, gib niemals auf, ich weiß es. Ich weiß, die Telekinese brennt. Ich lese zurzeit Carrie von Stephen King. Das war sein erster Roman. Kleines Trivia an dieser Stelle. Stephen Kings Frau hat Carrie aus seinem Mülleimer gefischt. Er hat das Buch fertig geschrieben, hat es im Müll geschmissen. Und sie hat es auf dem Mülleimer gefischt, hat es gelesen, hat gesagt, schick das ein. Schick das sofort ein. Und das war sein erster veröffentlichter Roman. Ach ja. Das war quasi sein Durchbruch. Ich mache nämlich gerade das, jetzt bin ich wieder beim Zwischentalk, tut mir leid. Ich mache nämlich gerade das Ding mit, was Dominik Hammes und Simon Gusioan, hätte ich fast gesagt, Kretschmer machen, nämlich Club 19, wo sie nach und nach chronologisch die Bücher von Stephen King besprechen. Ich habe hier jetzt schon den 700 Seiten. Wollte ich sagen, nischig, den 700 Seitenwälzer Salem Slot liegen, also Brennen muss Salem liegen. Letztens habe ich den zweiten Teil von Der dunkle Turm gelesen. Gerade lese ich Carrie, und da ist mir eine Parallele aufgefallen. Elf verkleidet sich, setzt sich eine Perücke auf, zieht ein Kleid an. Ja. Ist mir eine Parallele zu Carrie aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du Carrie kennst. Also nicht Carrie Heffernan. Ich glaube, ich habe den Film mal irgendwann gesehen, Carrie. Welchen? Mit Chloe Grace Moretz oder den alten? Den alten, glaube ich. Es gibt nämlich mehrere Versionen davon. Nicht nur der mit Chloe Grace Moretz ist der neueste. Dann gibt es einen aus den 70ern. Nee, nicht 70er, kann nicht sein. Doch, 70er, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall noch mehrere Versionen von Carrie. 3 oder 4 oder 5. Mhm. Also es gibt total viele Carrie-Teile. Gibt es auch Carrie 2, obwohl es kein Buch gibt. Egal. Gibt es auch nie dazu. Obwohl... Carrie. Ich kenne nur den Margie-Song. Margie, I'm telling you. Ich meine eigentlich Carrie on my way. Achso. Margie. Und da ist mir eine Parallelen aufgefallen. Mhm. Welche Farbe hat das Kleid, was Elfie anhat, wenn sie in die Schule geht? Rosa. Welche Haarfarbe hat sie, wenn sie in die Schule geht? Blond. Blond, rosa Kleid, telekinetische Kräfte. Ist 1:1 Carrie. Stimmt. Also, der hat auf ihrem Ball, ich weiß nicht, ob du den Carrie-Plot kennst, auf dem Ball, wo die kurz bevor die mit Schweineblut übergießen, haben die... sie hatte ein rosa Kleid an. Ich habe dann eigentlich immer nur gewartet, was ist... wird die irgendwann mal blutüberströmt sein? Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt im Nachhinein nicht, ob sie irgendwann mal komplett in Blut war. Also nicht komplett, aber zumindest das Kleid mal dolle mit Blut beschmutzt war. Das weiß ich eben nicht mehr. Das ist halt so ein schönes Stephen King-Ding. Auch diese Parallelwelt. Ja, Kinder sind beteiligt. Das ist so ein Stephen King-Stilmittel, was der übelst mag und worauf, was der übelst geil findet. So. Und was er gerne benutzt. Carrie tragen. Entschuldigung. Stranger Things. Stranger gehen. Stranger gehen. Stranger Things, alle S-Anspielungen. Gibt's ja auch. Ja. Carry on my way, what's up? Ich habe jetzt auch. Hast du Dark fertig geguckt? Nein, immer noch. Ach, du bist ein Lappen, ey. Da müssen wir das nächste Mal drüber sprechen. Stattdessen habe ich S nachgeholt, also den neuen. Ja. Und nochmal den alten. Komplett geguckt, die 3 Stunden. Ja. Und? Schön. Gut. Nee, ich finde den neuen schon gut. Also, muss ich wirklich sagen, also wenn du dir den alten Film heutzutage anguckst und willkommen im King-Podcast damit, wenn du dir den anguckst heutzutage, den alten, haust du dich nur weg. Da ist so, also die Effekte, wie der Horror erzeugt wird, das ist so, da lachst du dich kaputt heutzutage. Also selbst meine Freundin, die guckt sich eigentlich selten Horrorfilme an, hat eigentlich regelrecht Angst davor und ist schnell zu ängstigen. Und die hat sich kaputt gelacht. Es war wie eine Komödie, weißt du, die Film. Wie die schreien, die Synchronisation im Deutschen ist auch so schlecht. Da sind Schreie dabei, wie hier. Der Wilhelm spielt. Also, wie bei dem Lied Big Enough. So, solche Schreie sind da dabei, weißt du, so. Da hast du Frauen, die kommen da rein und sagen. So richtig blitz rein. Maria! Wo denkst, solche Schreie sind da euch dabei, wo du denkst. Was? Das soll jetzt Grusel erzeugen oder das werden eben sehen dann weggeschnitten, aber das war ja damals für eine Fernsehproduktion. Ja, es waren zwei Fernsehfilme. Dadurch ist mir das natürlich auch klar, warum man das ein bisschen harmloser gemacht hat. Da steht jetzt die Ecto-Familie. Nicht die Echo-Familie, die Ecto-Familie. Weißt du wo? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Da oben, geh nochmal hoch. Hoch und klick mal diesen Banner nach links hier. Geht das hier? Kann man das ging das nicht so weiter zu scrollen? Ich bin übrigens gerade auf Amazon.de. Da stand die Echo-Familie und da war so diese Amazon Echoes waren da zu sehen. Oh, geil, das ist ja hier Grand Tour. Guck hier. La La Land habe ich auch schon gesehen. War auch nicht schlecht. Ich frage mich, was du gerade gesehen hast, Bitte. Nee, das war wahrscheinlich auf der normalen Amazon-Seite. Du bist jetzt auf Amazon Prime Video. Ist egal. Ist ja jetzt Pops. Ist wirklich Pops. Die Ecto-Familie. Ich muss jetzt mal schnell so einen schlechten Schrei rausholen, ne? Ey, mich jetzt veralbern. Was ist denn hier los? Okay, ich suche noch in der Zeit nach so einem Schrei. Und in der Zeit erzähle ich mal über meine Lieblingsfolge. In Staffel 2, erzähl mal. Jetzt kommen wir zum Spoiler-Part einfach. Ja. Will wird gerettet, Barb stirbt. der Demogorgon wird in einem gar nicht so schlechten Endkampf von einer sehr böse und wild blickenden Elf zerlegt. Und Elf verschwindet mit. Und Elf verschwindet mit im Upside Down. Upside Down. Down. Boy, you turn me inside out. Round and round. Entschuldigung. Bei S spielt ja auch einer von Stephen King mit. Von Stranger Things von Stephen King. Leute, ich liebe Stephen King. Peter, wir müssen mal einen Büchercast machen. Auf jeden Fall, ja. Das ist einfach geil. Ey, wisst ihr, Peter, da gibt's ein Buch. Das hat er 2004 geschrieben. Das heißt, wie heißt das? Laurie Ann! Entschuldigung. Laurie Ann? Nee, so heißt das Buch nicht. Das hat nicht gepasst, gell? Das wird, der Anschlag. Da geht's darum, wie einer zufällig Zeitreise, eine Zeit, also pass auf, wir fangen von vorne an. Ein ehemaliger Lehrer, ein Lehrer geht in sein Lieblingsdiner essen und da wird er vom krebskranken Diner-Verkäufer angesprochen, hier, ich hab mir einen Auftrag gesetzt, ich muss dir was zeigen, du musst meine Mission zu Ende führen, weil wenn du wieder zurückkommst, werde ich tot sein, weil der hat Lungenkrebs und ist übelst krank, raucht Kette übelst und dann merkt er, da ist ein Riss in der Zeit und er kommt 40, 50 Jahre in der Vergangenheit wieder raus und merkt dann, und dieser Diner-Besitzer hat sich die Aufgabe gestellt, ich werde den Anschlag an John F. Kennedy verhindern. Und diesen Auftrag übernimmt er dann, lebt dann mehrere Jahre dort und das Geile ist, da Stephen King verschachtelt seine Bücher sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Der da gibt es einen Roman, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, zwei Romane, da gibt es eine Szene, da ist jemand im Bad eingeschlossen, schaut in den Spiegel und denkt, mir kommt es vor, als würde ich durch den Spiegel in eine andere Dimension gucken und mir würde jemand entgegenschauen. Dann hat er ein paar Jahre später ein Buch geschrieben, da ist er im Bad, guckt in den Spiegel, mir kommt es gerade so vor, also dieselbe Person guckt sich quasi gegenseitig an in zwei unterschiedlichen Büchern und nur so ein Kram macht er. Das ist ja krass. Es gibt Bücher, die beziehen sich auf den dunklen Turm. Es gibt, und beim Anschlag ist es eben so, dass er eine Zeit lang in Derry lebt. Er lebt eine Zeit lang in Derry und trifft sogar das Mädel hier. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das Mädel, die da mit als Kind noch, ne? Also die sieht er da. Und er merkt schon, hier ist irgendwas, hier haut irgendwas nicht hin. Ich gehe da nicht in dieses Waldstück, wo die da mal hingehen. Die Barrens. Ich gehe nicht in die Barrens. Das fühlt sich unheimlich an für mich. Dieser Ort Derry ist das pure Böse und so weiter. Also da liebt das seine Bücher, solche Bücher teilweise. Also ich mache jetzt einen ganz weiten Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, so miteinander zu verschachteln, dass du Sachen wiedererkennst. Dass du ganz viele Sachen wiedererkennst. Und so ist es eben bei Der Dunkle Turm, ist quasi so das Bindeglied. Okay. Der Dunkle Turm, also S und Der Dunkle Turm spielen im selben Universum. Das ist interessant. Und so weiter und so fort. Dann spielt logischerweise Der Anschlag und S auch im selben Universum. Also auch im Dunklen Turm und so weiter und so fort. Deswegen sind im Dunklen Turm-Film-Trailer so viele Anspielungen auf andere Stephen King-Filme drin gewesen. Ach so. Ich habe den Film noch nicht geguckt. Guck mir den erst an, wenn ich alle 8 Bücher durchgelesen habe. Gut, das war der Stephen King Podcast, meine Damen und Herren. Zum Abschluss gibt's noch einen wunderschönen Schrei aus dem alten Film S. Was zur Hölle? Geil. Das klingt wie so ein gerupftes Huhn. Das guck euch mal. Was ist Scheiße? Wer schreit denn so? Ey, in die Szene hättest du jetzt eigentlich diesen Schrei von diesem Cowboy einfügen müssen. Das Schöne ist, der ganze Film, da ist eigentlich nur so, die ganzen. Ich mag den trotzdem. Ja, der hat trotzdem total einen Charme. Der hat so einen Charme, ja. Die Schreie in dem Film, also da wirfst du dich nur weg. Also das ist ja auch ein, glaube ich, über 1000 Seiten starkes Buch. Und das habe ich als Hörbuch gehört und das Stephen King schafft das manchmal, also nicht immer, es gibt Bücher, die sind nicht ganz so geil. Der schafft das, einen so in so Welten zu ziehen und auch mit manchmal ausschweifenden Beschreibung trotzdem am Ball zu halten, das ist so geil. Der Typ ist Wahnsinn. Das können die Filme nicht darstellen, was in den Büchern los ist. Ist ja meistens so. Das stimmt, ja. Ja, das ist immer so, wenn du dieser Film kennst, ist auch so geil zweigeteilt hier. Oder, ja, gell, zweigeteilt. Wobei so sehr zweigeteilt, ich hatte den auch zweigeteilt im Kopf, und jetzt, als ich den gesehen habe, da springt viel. Auf jeden Fall nicht wie der erste, also nicht wie der erste von den neuen Filmen. Genau, und jetzt wurde mir auch noch mal mehr klar im Nachhinein, warum der erste Film auch so lang ist, sag ich mal. Jetzt von der neue, ja. Da geht ja über 2 Stunden. Na. Und die alte Produktion waren ja 3 Stunden quasi, ja. Ja, für beide Kapitel sozusagen in dem Sinne. Und da muss man wirklich sagen, der alte Film springt viel hin und her, um Sachen zu erklären. So, und das muss jetzt der neue Film quasi in einem Film erklären, warum alles so ist und was mit den verschwundenen Kindern passiert und warum die fliegen, um überhaupt eine abgeschlossene Handlung am Ende zu haben. Ja. Weil hier in dem alten Film ist nach dem ersten Teil noch nicht alles klar. Ja. Also nachdem die den das erste Mal besiegen, denkst du dir, ja, aber was ist damit? Was ist hiermit? Was ist, wo sind die alle? Und das wird erst wirklich am Ende, nach diesen 3 Stunden, klar. Ich bin mal gespannt, was ist, wie sie es machen mit... Ich weiß nicht, ist dieser, der ist im neuen S auch dabei, dieser Tab, also der so ein bisschen überbehütet ist, ne? Ja. Der so ein bisschen überbehütet ist und der bringt sich ja dann gleich um. Der bringt sich ja, das ist ja der, der nach dem Anruf, S ist wieder da, sich sofort umbringt. Nee, der ist es eben nicht. Der also ist es zumindest, nicht. Zumindest hier in dem alten Film war es jetzt nicht so. Der überbehütet ist, der haut ab und die Mutter, warte, und fährt dann hin. Das ist der... Mit der Brille. Ja, stimmt, das ist der andere. Ich überlege gerade, welcher das war. Ich habe es nämlich jetzt hier auch nicht nochmal richtig geblickt. Es ist auf jeden Fall... Ja, es ist so lange her, wo ich das Hörbuch gehört habe. Die Namen habe ich jetzt auch nicht alles drauf. Und eigentlich machen wir ja auch einen Stranger Things Podcast. Ich glaube, es ist... ja, ich glaube, es ist eigentlich der Angst vor Clowns hat jetzt in dem neuen, glaube ich. Okay. Ich glaube, der ist das. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Okay. Hier, jetzt kommt noch ein guter Schrei. Ich suche die ganze Zeit nach noch so einem guten Schrei. Jetzt habe ich ihn. Warte, Leute, jetzt kommt noch ein richtig guter Schrei. Achtung. Die Musik auch. Noch zögert sie. Jetzt kommt gleich durch, der Schrei. Geht. Zelebrieren sie aber auch, ey. Gib mir das ab. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Das war fast wieder Wilhelm Scream, ey. Ja, das stimmt. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also erste Staffel Stranger Things ist richtig nice, macht richtig Spaß zu gucken, hat schöne, gruselige Momente auch. Ich finde diese Sache mit dem Licht auch super nice. Wenn sie da das Alphabet, wo sie da das Alphabet an die Wand schmiert, ist auch cool gelöst. Das mag ich auch. Ich mag diese 80er-Stimmung, diese Mode, diese Frisuren, die Musik, diese Stimmung, dieses... Und das, finde ich, wird diese Musik, diese Stimmung, dieser 80er-Jahre-Vibe wird in der zweiten Staffel wird einfach noch einen Gang draufgelegt. Hm. Es kommt die Geisterjäger-Folge Teil 2, also Folge 2, Staffel 2. Boah. Das Ray Parker Jr. Ding, das funktioniert ja bei mir sowieso immer. Und ist einfach super stark. Da fand ich aber die Dart fand ich da ein bisschen scheiße in der zweiten Staffel. Diese Kaulquappe, den fand ich echt blöd. Das ging mir auch auf den Keks. Also diese Demo-Docs fand ich ein bisschen... Fand ich auch nicht so geil wie ein Demo-Gorgon. Ich fand auch den Mindflayer nicht cool, wirklich. Also ja, Design. Der hat nichts gemacht. Ach, der ist so... Der war zu... Also der Demo-Gorgon war eine richtige krasse Gefahr. Genau. So, der hat die Leute verschleppt, der hat das Gesicht halb abgekaut und so weiter. Und so weiter. Die Demo-Docs waren jetzt zwar auch gefährlich, die haben zum Beispiel Samwise Gamgee umgelegt, aber Spoiler-Part. Sean Astin, was ich sagen muss, den hab ich ja, der ist lange vom Radar verschwunden bei mir. Ja. Ich habe mich riesig gefreut, ey geil, Samwise macht mit. Und ich fand auch, zwischendurch dachte ich auch mal, dass ist der vielleicht auch vom Staat? Ist der vielleicht ein Mitarbeiter vom Staat oder so? Gerade auch bei dieser, wo er ihnen erzählt, mit diesem Clown im Auto. Das war auch merkwürdig. Wo ich mir dachte, hat der jetzt irgendwas mit dieser Einrichtung zu tun oder so? Und hast du Beyond Stranger Things die letzte Folge geguckt? Ja, ich habe das komplett geguckt. Ich habe nur die letzte Folge noch geguckt, heute. Wo sie gesagt haben, es gab auch eine Version, wo Will ihn in der Situation umbringt. Mhm. Hätte ich auch als interessant empfunden. Haben sie aber dann geändert. Also es gibt Das finde ich auch interessant, das möchte ich mal kurz einstreuen. Es gibt viele Sachen, die haben sie spontan entschieden und ungeplant, weil die Charaktere oder die Schauspieler eben gesagt haben, pass auf, die und die Idee wäre doch viel geiler oder haben sie einfach gut verstanden miteinander oder haben gesagt, hier, wir haben die und die Idee, das wäre doch auch eine coole Möglichkeit, wie es weitergeht. Und da finde ich cool, dass die Duffer-Brüder wirklich, die Macher, da wirklich drauf eingegangen sind und viele Sachen sich anders ergeben haben und ich glaube auch geiler wurden dadurch noch, wie eben diese Szene. Ich glaube, ich hätte das merkwürdig gefunden, wenn Will ihn umbringt. Ja. Meine gut, es wäre nicht Will gewesen, es wäre der Mindflayer am Ende gewesen. Aber das wäre für mich irgendwie, das hätte für mich nicht in die Serie gepasst, dass ein Kind einen Erwachsenen umbringt irgendwie. Ja. Das wäre ein bisschen heftig gewesen. Das ist trotz aller Sachen, die in der Serie passiert und was auch Elf kann und sowas, gell, wäre das für mich irgendwie so ein Turn gewesen. Weiß ich nicht, ob ich das gut gefunden hätte. Vor allem, dass ausgerechnet dann noch Will ist, der das am Ende dann auch noch verarbeiten muss wahrscheinlich, gell. Der so schon genug mitbekommen hat in der ersten Staffel, gell. Ja. In der zweiten Staffel leidet er ja auch ziemlich. Ja. Das ist eigentlich sowieso jemand, der nur einstecken musste bisher, eigentlich Will, gell. Ja. Und der momentan alles, oder bis jetzt zum Ende der zweiten Staffel, eigentlich jeden Scheiß mitnehmen musste und von allen Monstern irgendwie gejagt wurde oder irgendwie benutzt wurde, gell. Ja. Immer so ein Spielball war eigentlich bisher, wenn der jetzt noch den umgebracht hätte, ausgerechnet dann auch noch den potenziellen Ehemann von seiner Mutter. Das wäre ja so tragisch gewesen. Ja. Oh nee, das wäre, finde ich gut, dass sie es nicht gemacht haben. Da muss ich übrigens sagen, ich finde eben die Figur Bob Newby hat mich total genervt. Echt? Deswegen, das ist einer der Gründe, warum die zweite Staffel für mich zum Beispiel nicht funktioniert hat. Ich fand den so geil, ich fand den so toll. Das ist für mich eine Figur, die hat da überhaupt nicht reingepasst irgendwie. Echt, ich fand den so toll. Also Ich fand den so blöd. Die haben wieder einen umgebracht. Ich meine, das letzte Mal war es Barb, da war eigentlich schnell klar, dass sie tot ist. Für mich zumindest. Hat mich nicht überrascht, dass die tot war dann am Ende. Barb haben sie in der zweiten Folge gelegt oder so, ne? Ja, dritte, ne? Zweite oder dritte Folge und den haben sie sich ja echt bis zum Schluss aufbewahrt. Und da ist er mir echt schon ein bisschen ans Herz gewachsen mit seiner manchmal ein bisschen naiven, trotteligen, freundlichen Art, der eigentlich immer nur Harmonie und alles Gute wollte für Will und alle und eigentlich auch total nett war und ich fand ihn toll, ich fand ihn schön, einen tollen Charakter. Ich glaube, er hat ihn auch toll gespielt. Und er hatte dann, wie sie es eben auch bei Beyond Stranger Things gesagt haben, er hat dann eben auch seinen heroischen Moment gehabt. So dieses Opfern, was ja lustig war, dass Winona Ryder den Demo Doc gespielt hat. Das stimmt, ja. Na, mir hat auf dem eingehackt 2,5 Stunden. Stimmt, das. Aber dass die Szene 2,5 Stunden dauert, Wahnsinn. Ja, das ist übel. Wenn du das mal überlegst, gell, was da für eine Zeit drauf geht, gell, so eine Szene einzufangen. Aber wie gesagt, für mich war das so eine der Personen, also erste Staffel gehe ich mit allem mit. Das war so eine Person, also um das mal ein bisschen dir zu erläutern, Robert, warum die zweite Staffel für mich nicht so funktioniert hat. Der war für mich unnötig. Ich glaube, da war aber mein Fanherz wahrscheinlich oder meine Fanfiction im Kopf zu groß. Ich bin wahrscheinlich so ein Verfechter, der Chopper sehen möchte. Joyce und Hopper. Also es wird langfristig kommen. Aber das war für mich so einer, warum den jetzt nochmal dazwischen geschoben? Das war so einer, der hat für mich überhaupt nicht zu ihr gepasst. Sie hat da Sachen durch, sie ist eh schon geistig, war die schon in der ersten Staffel labil, bescheuert, manchmal nervig. Ja. Und dann hat die in der zweiten Staffel jemand, der noch bekloppter ist eigentlich als sie beide. Ja, was bekloppter? Also ich finde, es macht sogar Sinn, weil wen suchst du dir nach solchen Sachen? Jemand ruhigen, gediegenen, der vor dem du nichts zu erwarten hast, der berechenbar ist, der... Also du suchst ja dann nicht den langhaarigen Typen, der krasser Stecher ist mit einer Harley, sondern du suchst dir jemanden, der, wo es schön ruhig und gediegen ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber warum nimmst du denn nicht einen Hopper, der dich beschützen kann? Hopper ist ein fucking Bulle, der gerne mal einen zu viel trinkt und naja, aber sie denkt ja, es ist vorbei. Das kannst du ja, ich weiß es nicht. Also es ist schwierig. Für mich war es so ein Reibungspunkt. Ich fand den Charakter irgendwie, ich weiß nicht, es gibt schon so viele Nerds in der Serie, weißt du? Es gibt so viele Nerds schon und die Jungs werden gehänselt, weil sie Nerds sind. Der Lehrer wird nicht echt genommen, wird nicht wahrgenommen. Die Jungs sind die einzigen, die zuhören im Unterricht. Und dann kriegt sie auch noch einen Nerd. Also es war für mich dann zu viel Nerd irgendwie. Das war für mich dann schon fast so wie, jetzt setzen sie ein zu viel drauf, jetzt nutzen sie dieses Nerdige, dieses Hahaha, ist der doof oder ist der tollpatschig, zu sehr aus. Ich meine, sie haben ihn trotzdem cool eingebracht. Ich sage jetzt nicht, es war total viel am Platz, die Person. Ja. Die Figur, wie, wo sie dann eben mit diesen ganzen Gräben dann gucken, hier, wo ist das X, gell? Dass ja, er das rausfindet, weil er der Knobelkönig ist und ja, das hätte, und das hätte auch der Spencer netter spielen können. Das war schon, die haben den dann trotzdem gut eingebracht, auch diese Szene im Auto wirklich, wo er sagt, geh weg, ich bleib hier stehen, ich fliehe nicht mehr, geh weg. Ja. Und das haben sie wieder schön umgesetzt und am Ende war es der größte Fehler, den Will machen konnte. Deswegen habe ich ihn, glaube ich, auch gehasst, weil ihm da einen Tipp gibt, der überall funktioniert, auch nicht bei übernatürlichen Wesen. Weißt du? Er dachte so, was ist das für ein Honk? Aber er wusste ja nicht, worum es geht. Ja, er konnte es nicht wissen. Oh, gut, das war jetzt ein bisschen Hass. Na gut, Hass klingt. Es geht weiter. Warte. Mit Hate oder was? Ich lade mal ab, was ich an der zweiten Staffel nicht mag. Okay, na hau rein. Ich mag die zweite Staffel. Dr. Brenner. Außer Dart mag ich alles. Dr. Brenner ist tot. Ja. Und es kommt so ein Möchtegern-Doktor. Ich weiß gerade nicht mal, wie er heißt. Und Dr. Owens. Ja, genau. Genau, ja, hier, genau. Den habe ich auch total, den fand ich auch total nervig. Ja, weil mir seine Figur nicht klar war. Die ist für mich nicht aufgegangen. Er gehört zu dem Bösen eigentlich. Er untersucht da Sachen, aber irgendwie ist er verständnisvoll ihnen gegenüber. Gell. Ja. Das war wie so eine gespaltene Persönlichkeit manchmal für mich. Das ich wusste manchmal nicht, spielt er das jetzt? Das ist wie Good Cop, Bad Cop in Lego Movie. Ne? Ja, so ein bisschen so war das, ne? Ja, ja. Und dann manchmal ist er einfühlsame, dann siehst du im Hintergrund, dass sie die ganze Zeit das Film, gell? Ja. Manchmal wusste ich gar nicht, ob der überhaupt selbst kapiert, was er für eine Rolle spielt in der ganzen Serie. Ja. So, das war für mich auch so ein Reibungspunkt. Das ist für mich aber so ein unrelevanter Sideplot gewesen, was mir relativ egal war. Genau, ja. So, da war halt auch nur ein MacGuffin, damit die am Ende den Schlüssel da bekommen und da war's gut. Mhm. Jemand, der sich da in der Einrichtung auskennt, der den sagen kann, wo es lang geht und das war's dann. Das war, wie gesagt, auch so ein Reibungspunkt für mich. Da war nur Mittel zum Zweck. Dann, ja, dort hast du ja selbst schon gesagt, dort war für mich auch so ein bisschen so ein... Die Demodogs im Allgemeinen, die fand ich ein bisschen bescheuert. Ich fand einfach die Bedrohung durch den Demogorgon einfach viel geiler. Das, ja, dass er den dann gerochen hat und an den vorbei ist und so... Okay, ja, das ist ein bisschen, aber ich finde auch solche Momente passen so in dieses 80er-Jahre-Schema. Die passen, weil Filme damals solche Stories hatten und solche, so manchmal so überschmalzigen Kram in den 80ern. Es passt. Stimmt, ja. Das hat auch was mit dem Stil zu tun. Das passt da rein, dass Dart ihn dann erkennt und so weiter und so fort. Das war für mich zum Beispiel auch so ein Punkt. Dustin findet dieses Vieh und hat nichts anderes zu tun, als das Vieh geheim zu halten. Ja, das verstehe ich. Da hätte ich den einen reinhauen können. Ja. Dann frisst das Vieh die Katze. Er macht immer noch nicht das Maul auf. Es wird immer noch verheimlicht, bis das Vieh größer wird, bis es immer mehr zu einer Bedrohung wird eigentlich. Gell? Meine gut, sind Kinder, kann man immer am Ende sagen, und er wollte das Vieh beschützen, hatte Angst, dass die Jungs das Vieh dann gleich töten und sowas. Gell? Aber das ging mir so oft den Nerv. Ja. Ich fand es aber cool, wirklich, um mal wieder was Positives zu sagen, am Ende, mein Endfazit ist, am Ende, das Ende ist super von der zweiten Staffel. Also am Ende habe ich gedacht, sie sind wieder offen, genau. Ja. Sie sind auf ein richtig fucking geiles Ende gekommen. Die Lieder sind wieder super eingesetzt am Ende. Ja. Aber wie gesagt, ich habe so mittendrin und am Anfang hat mich die Staffel sehr verloren eigentlich. Da war ich kurz davor, nicht mehr weiter zu gucken. Okay, wirklich, so weit war ich war auf Hoppers Hour zum Beispiel auch. Hopper ist für mich auch da ist nicht für mich nachvollziehbar, warum der so handelt. Dass er Elfie beschützen will, okay. Er legt ihr Regeln auf, okay, um sie zu schützen. Aber er muss doch im Kopf haben, dass sie irgendwann rebelliert und sie hat Kräfte, mit denen sie einfach ihn jeden das Moment... Weiß ich eben nicht, ob er das weiß. Er weiß es ja doch. Er muss es wissen. Spätestens als sie eben das Zeug um die Ohren flattert. Aber warum reagiert denn er so? Er hat schon mal eine Tochter verloren. Ja. Das ist. Ich will nicht wissen, wie es ist, ein Kind zu verlieren, was da in einem passiert. Hm. Dass der da überbehütend ist und die vor dieser Einrichtung schützen will, um jeden Preis. Hm. Und wenn es sein muss, auch mit. Und na, sie ist für ihn halt ein Kind. Sie ist ein Kind. Hm. Und du weißt, man weiß ja aus der eigenen Kindheit, wie Erwachsene mit einem umgehen können. Ja. Ja, wie von oben herab und Klingt jetzt gemeiner, als es gemeint ist, aber ich finde auch dieser Zwist zwischen Hopper und das waren starke Folgen, zwischen Hopper und Elf. Gut, ja. Das waren starke Sachen. Das ist, aber das war doch klar. Elf hat vor einem Jahr, ist ungefähr vor einem Jahr die Freiheit erlebt, das erste Mal. Mhm. Das ist klar, dass die da noch mehr den Drang spürt, sich zu emanzipieren. Sie weiß, dass sie nahezu alleine ist auf der Welt. Sie hat nur Hopper. Und wie heißt der? Tim? Nee, nicht Tim. Mike. Aber zu ihm darf sie nicht gehen und so weiter. Ja, das ist. Und sie versteht es auch nicht. Also sie versteht manche Zusammenhänge wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt denken, versteht es einfach noch nicht. Sie will zu ihrer Mutter, sie besucht ja ihre Mutter auch zwischendurch, was auch ganz interessant war, was ich auch gut fand, dass sie jetzt nicht gesagt haben, die Mutter wacht auf immer auf und ist wieder geistig voll auf der Höhe. Ja, fand ich sehr gut, weil das wäre auch so ein typisches 80er-Jahre-Ding gewesen. Sie geht zu ihrer Mutter, dringt in ihren Geist mit ein und der Mutter geht es wieder vollkommen okay. Das dachte ich auch schon. Finde ich gut, dass es so konsequent waren. Habe ich auch schon gedacht, dass sie es so machen, aber ich war froh, dass sie es wirklich dabei belassen haben. Aber stark, diese Streits, wie emotional Hopper da werden kann. So. Mhm. Und na gut, dass sie eben sehr emotional ist, das weiß man. Das. Und da war auch bei der Mutter, jetzt wo du das gerade gesagt hast, da war auch eine Szene, da konnte ich auch nicht nachvollziehen, warum Leute so handeln. Die sagt die ganze Zeit, sagt die doch eine Zeilenkombination. Und da ist ein fucking Safe mit einem Zeilenschloss. Nee, warum probiert man das nicht aus? Ja, nee, das, die sagt keine Zeilenkombination. Hat die nicht irgendwelche Zeilen gesagt? Die sagt immer, irgendwelches wirres Zeug und irgendwo dazwischen waren Zeilen, glaube ich, sowas. Licht an. Die sagt diesen Ablauf von vom Krankenhaus bis zu Elfis Geburt. Grelles Licht. 5:35 und so weiter, keine Ahnung. Genau, da sagt die immer so eine Zahlenkombination irgendwie. Ja, aber sicher, sagt die 7, 9, grelles Licht, na? Sonnenaufgang, irgendwie sowas. Das geht dann immer wieder von vorne los. Aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Das war, glaube ich, nur diese Geschichte von... Hat das was mit dem Safe? War da ein Safe? Also ich bin der Meinung, es kann auch sein, dass ich mich jetzt total irre. Ich bin der Meinung, ich die gucken da in irgendeinen Schrank... Und in dem Schrank waren Safe oben drin, glaube ich. Ja. Und ich glaube, da brauchst du eine Zahlenkombination. Ich glaube, das ist jetzt mein Geocacher-Instinkt oder mein Escape Room-Instinkt, der mich gerade da so ein bisschen und der mich da gepackt hat in dem Moment. Da habe ich gedacht, ey, die sagt doch irgendwelche Zahlen. Warum probiert man die nicht erstmal aus? Oder vielleicht sind da irgendwelche wichtigen Unterlagen für sie drin. Vielleicht hat die Mutter ihr noch irgendwas hinterlassen. Vielleicht sind da Dokumente drin, die diese ganze Verschwörung aufklären. Dokumente. Weißt du, das war auch sowas, also für mich waren da so viele Sachen drin, wo ich dachte, warum? Das ist das, was ich meine eben, um das mal so ein bisschen zu beleuchten, warum ich die zweite Staffel eben schwächer fand. Es gibt Sachen, wie gesagt, hinten raus wird die für mich wieder richtig stark. Ich hätte das auch nicht gebraucht mit diesen Monsterfilm-Anleihen dann so, das geht ja dann in so eine Alien-Richtung bald, finde ich, so mit diesen Haufen Demo-Docs, wo ich da dachte, ja gut, muss das sein. Wie gesagt, die Bedrohung in der ersten Staffel fand ich viel besser gemacht, aber sie wollten ja offensichtlich wohl davon wegkommen, von dieser Bedrohung. Ja. Ja, ist jetzt eine Entscheidung, die ist jetzt so getroffen und ich denke mal, der Mindflayer wird ja dann in der dritten Staffel, es wird ja eigentlich schon angeteased, auch eine große Rolle spielen. Es wird ja auch nicht ohne Grund, das finde ich gut, es ist da so ein schöner Subtext eigentlich mit drin, es wird ja nicht ohne Grund gesagt, es kommt nicht ohne Grund das Lied Every Breath You Take. Ja. Every Move You Make, Every Step You Take. I'll be watching you. Jetzt Robert sucht gerade die Szene raus mit der Mutter. Alter, warte mal, ich muss mal auf Deutsch stellen. Auf Englisch hörst du die kaum. Ich habe heute mal ein Stück auf Englisch gehört. Ist das Deutsch? Hm. Nach links, genau. 2 nach links, 3 nach rechts. Das ist für mich eine Safe-Kombination. Ja, ja, für mich auch, aber das hat... Das. So, und man sieht dann irgendwo, sieht man in einem Schrank einen Safe auch mit Zahlenschloss, mit Drehschloss. Ja. Bin ich der Meinung. Und da habe ich gedacht, warum? Die sagt die ganze Zeit diese Scheiße, warum probiert man das nicht aus? Echt? Da war ich so richtig wütend. Da merkst du aber auch, was die Serie mit einem so macht, wenn eine Serie es schafft, dich auch so mitzuziehen. Ich bin der Meinung, in der Bude irgendwo siehst du einen Safe. Bei ihr, bei der Mutter. Kann auch sein, dass man den in dem Rückblick sieht, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee, ich glaub, das ist also ich dachte, das hatte was mit dem Rückblick hier zu tun. Das kann auch mit diesem Ablauf, dass dieser Ablauf, der irgendwas hatte der das Geburt. Mit der Geburt zu tun und mit dem Wegnehmen und ich weiß es nicht mehr. Das kann auch sein. Ich finde auf jeden Fall, was mich eben auch ärgert an der zweiten Staffel, wie gesagt, ich fand in der ersten Staffel den Dr. Brenner Papa fand ich so gut. In der zweiten Staffel wird er eben ersetzt, ich hatte es ja jetzt eben schon mal, durch so einen Kunden. Durch so einen Doktor, wo du nicht weißt, was hat er eigentlich für eine Rolle, was ist ein Status, wie kann der überhaupt Doktor sein? Gell? Ja. Bei dem hat es so richtig das Gefühl, das ist ein Schauspieler. So, der wurde da reingesteckt in die Rolle und so. Ich habe eigentlich selbst keinen Plan, so ungefähr, was ich hier mache. So wirkt der, gell? Wahrscheinlich ist es sogar so. Vielleicht soll die Figur sogar so sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war für mich auch so ein Reibungspunkt mit der Mutter. Ja. Wie gesagt, sind für mich so mehrere Sachen gewesen, wo ich gedacht habe, Leute, jetzt denkt doch mal nach, jetzt macht doch mal was anderes. Oder es waren eben Figuren drin, die mich absolut genervt haben in der zweiten Staffel. Das ist auch hier der Billy, beispielsweise der Rote Ranger. Ja. Der hat mich auch total genervt. Ich finde Mad Max super. Mad Max, zweifelhaft. Bräuchte ich eigentlich nicht. War für mich noch okay, sage ich mal. Aber Billy war für mich so ein Billo-Kunde. Also den hätte ich nicht gebraucht. Da haben sie ja bei Beyond Stranger Things gesagt, dass er noch so ein Antagonisten in der auf unserer Seite brauchten und deswegen haben die den da eingefügt. Ja gut, er ist halt ein krasser Rassist und bullied seine Halbschwester rum. Ja. Okay, ja, das war's. Und findet die Milf gut. Trainiert viel. Wer nicht. Das war das einzig Positive. Das war ein geiler Moment. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. War absolut göttlich. Also Mad Max fand ich okay. Die hat mich am Anfang ein bisschen genervt. Aber ja. Wie fandest du die Folge mit nur Elfie? Auf die wollte ich eigentlich auch noch eingehen. Na, deswegen spreche ich sie an. Für mich auch ein Reibungspunkt. Ja, Amy hat die total gefallen. Viele fanden sie scheiße. Mir hat sie sehr gefallen. Was ich ein bisschen blöd fand, war, dass da natürlich auch wieder, wie hieß die, 15 oder so. Das ist ja auch wieder so, 0815 hieß das Mädel. Die auch wieder irgendwelche Fichten, die konnte irgendwie der Zeit irgendwie so ein Kram. Konnte Leute sehen lassen, was sie möchte. Ach ja, stimmt. Genau. Und dass sie so auch so eine Fähigkeit hatte, okay, naja. Das fand ich ein bisschen blöd, aber ich find's nur konsequent. Also sie hätten ja auch einfach sagen können, Elf taucht einfach dann wieder auf und da hätten sie kurz in einer kleinen Zusammenschnittzeit gezeigen können, wie sie im Wald durch den Wald läuft, in so einer alten verfallenen Hütte schläft, irgendwelche Waffeln klaut und das war's. Und ist wieder da. Ja. Da haben sie sich halt die Mühe gemacht, eine ganze Folge zu machen und dann auch noch einen Anknüpfpunkt mit den Fähigkeiten zu finden. Die ist natürlich stilistisch auch total anders, die Folge. Ja. Das ist interessant an der Folge. Also mich hat sie jetzt nicht total angekotzt. Also ich bin jetzt nicht von jemand, der sagt, die braucht die Folge gar nicht. Ja. Aber sie kam halt zu einem Zeitpunkt. Trotzdem irgendwie ein Reibungspunkt. Sie kam auch zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, da passiert gerade auch parallel so viel, was mich einfach interessiert. Das war fast wie eine Filler-Folge eigentlich. Ja. Das war fast wie, wenn du so ein Anime guckst und die sind mit den Mangas noch nicht weit genug. Und die kämpfen immer noch. Genau, die kämpfen immer noch. Ich lade meine Genki-Dama auf. Genau, in 10 Minuten explodiert der Planet und 10 Folgen später ist er immer noch ganz. Ja. Steht noch die letzte Minute ein in 10 Folgen. Nee, also mich hat es jetzt auch nicht total gestört. Ich habe auch die Star Wars Anspielung überhaupt nicht gerafft in der Folge, also ist mir nicht aufgefallen. Wobei die so offensichtlich ist, die habe ich erst nachgelesen. Die Szene, in der sie quasi diesen Gehilfen von Dr. Brenner umbringen soll. Ja. Sie macht sogar den Würgemove. Stimmt. Und sie sagt, töte ihn, töte ihn. Stimmt. Und sie macht's aber dann nicht. Das ist genau Star Wars. Das ist die Entscheidung zwischen der guten und der bösen Seite. Und sie entscheidet sich ja für die gute Seite am Ende. Ja. Sie macht eigentlich den Luke. Ja, sie macht den Luke. Ja, nee. Der Luke. Ich fand die Folge ganz okay. Das war mal was anderes, ja. Das war so der Punkt, wo man so dachte, also mir gefällt die Staffel. Mir gefällt sie genauso gut wie die erste Staffel. Mhm. Aber da merkst du, okay, okay, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir nicht weiterkommen. Und dann kam die Folge und das fand ich echt okay. Das war mal so ein kleines Intermezzo, was ich gemocht habe. Ich mag sowas im Allgemeinen in Serien sehr gerne, wenn sich dann eine Folge nur mit einer Person beschäftigt. Mhm. Mal zwischendurch. Ich meine, wenn das jetzt 2 Folgen oder 3 Folgen gleich gewesen wären, okay, da hätte ich gedacht, nee, schwierig. Was soll denn das jetzt? Mhm. Aber mal so eine Folge mit einem geilen neuen Style und die Haare schön nach hinten gemacht. Geiler Style. Geiler Style und so, das kann man schon mal machen. Freestyler. So, und jetzt kommt der Snowball. Ich habe mir heute früh einen Snowball nochmal angeguckt. Mhm. Und das ist einfach, die Musikauswahl ist so perfekt. Ja. Dieses Dustin ist so ultra enttäuscht, dass Max den Quotenschwarzen nimmt. Lucas. Ich fand Lucas Schwester ganz stark. Ich hoffe, die wird noch eingefügt. Die fand ich auch ganz stark. Die hat immer ein paar geile, flotte Sprüche drin. Ja. Ihr Nerds. Ich habe heute auch noch so ein paar Trivias dazu gelesen. Ja. Und hat, glaube ich, sogar einer von den Produzenten, also die Duffer-Brüder hatten ja noch einen dabei, der 1-2 Folgen gemacht hat oder Szenen gedreht hat. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja. Und ich glaube, der hat dazu gesagt, dieses Mädchen fand ich einfach von Anfang an super. Ich finde die, und dann hat er ein Wort dafür gebraucht, wie die Schauspieler, und das fand ich so passend. Die ist richtig gifffähig. Also, dass man gute GIFs aus ihr machen kann. Ja. Das bringt so auf den Punkt, wie diese Schwester ist. Ja, die ist Blicke, cool. Wie die Augenbraue hochgeht oder sowas. Ja, die ist wirklich... Die ist wirklich starker neuer Charakter. Also das ist wahrscheinlich der Hammer. Von den neuen Charakteren der stärkste, finde ich. Ja, auf jeden Fall. GIF. Ich gebe gleich mal ein. GIF, Stranger Things. Da ist die 100 pro. GIF, Stranger Things. GIF, dann kommt Cara Buono. Alter, die habe ich mal gemerkt, ey. Cara Buono. Yoko Bono. Jetzt sind wir auf Giphy. Gucken, ob sie hier irgendwo dabei ist. Season 2. Leute hin, Leute her. Immer im Kreis, bitte sehen. 100 pro ist sie euch mit dabei. Es geht gar nicht anders. Das ist die erste Staffel. Hier ist Season 2. Gucken, ob wir ein gutes GIF finden. Ja, auf jeden Fall. Generell, die Familien werden auch mehr beleuchtet in der zweiten Staffel, finde ich so. Da werden mehr Hintergründe teilweise, wie gesagt, auch die Schwester eben oder die Eltern plötzlich mal gezeigt, die du vorher gar nicht gesehen hast, von den Kindern auch. Gell. Auch Dustins Mutter hast du ja vorher nicht gesehen. Stimmt, ja. Ja, Dustin. Das finde ich auch richtig gut, dass sie das so eingebaut haben. Ja, ist schon nice. Ist eine nice Serie. Ich möchte gerne, es klingt jetzt blöd, ich möchte gerne eine dritte Staffel. Mhm. Und dann ist aber Schluss. Weil, ich kann dir das sagen, warum. Weil du merkst von Staffel 1 zu Staffel 2, wie schnell die erwachsen werden, wie schnell die groß werden, wie schnell die sich optisch verändern. Und das war jetzt schon schwierig, fand ich. Die sahen auf einmal so viel reifer aus. Und jetzt, obwohl, was heißt so viel reifer? Ich meine, es war immer noch Finn Wolfhards erster Kuss, ne? Mhm. Beim Snowball. Die ist so geil. Die Schwester ist so nice. Diese Blicke. Jetzt haben wir gerade ein paar Bilder von der Schwester von Lucas. Ja, das ist Erica. So, Erica ist super gut. Das ist so gut. Die hat so einen geilen, skeptischen Blick drauf. die ist richtig stark. Also von der möchte ich echt gerne mehr sehen. Die kriege ich mal ganz... Und nicht mehr. Die könnte ich mal den ganzen Tag reingucken, ey. Aber weißt du, und dann ist aber auch nach der... Und dann ist auch nach dieser dritten... Das ist perfekt. Dann ist aber auch nach dieser dritten Staffel Ende. Ja. Und dann kommt auch nicht Stranger Things oder so mit neuen Kindern oder so. Das will ich nicht. Vielleicht kommt noch Ranger Things. Ranger Things. Du weißt aber, was ich meine. So. Die nehmen einfach immer einen Buchstaben weg und machen eine neue Serie draus. Da kommt dann erst Stranger Things, worum es da auch immer geht. Dann kommt Ranger Things, dann kommt Anger Things. Anger Things. Da geht's um Wrestler. Dann kommt Anger Things. Anger. Dann kommt Gare Things, das spielt in Deutschland. Genau. Germany. Dann things. Kommt Air Things. German Things. German Things. Air Things. Das ist sowas, so eine Verarsche von S, bloß mit R. Genau. Er ist so ein übelst harter Kinderschänder und ein chaos Clownskostüm. Und dann, Air. Und dann kommt R-Rated Things. R-Rated Things, ja. Das ist dann der Porno quasi. Robert Things. Das beendet dann die Karriere, da sind sie dann erwachsen. Da kommt Things, da kommt Hings, da kommt Ings, da kommt Ms, da kommt X und da kommt S. Genau. S. S. Da bist du wieder da bei S, S quasi. Das ist okay. Da bist du mein Steffen König. Alter, das ist... Also da haben sie wirklich... also da haben sie Vogel abgeschossen mit der Serie. Finde ich. Also es ist geil. Auch Erika ist richtig... Die Blicke sind halt einfach gut. Die sind halt so überskeptisch. Die ist sich so bewusst, dass ihr Bruder so ein krasser Nerd ist. Und ihr geht das so teilweise so hart auf den Sack. Sie kannst du was von nicht nachvollziehen. Das Gesicht ist so gut, ey. You're such a nerd. Dazu. Wir haben gerade ein paar coole GIFs gefunden und der... Die ist stark, ja. Oh, nee. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also, ja, hast du irgendwelche Gedanken für die Zukunft? Den Cast haben sie echt gut erweitert. Das ist eine gute Frage. Ich würde mir fast wünschen, dass mit dem Mindflayer nicht weitergeht. Ich fand den nicht cool irgendwie. Ah, ich finde das Design okay, cool von dem Vieh. Aber irgendwie, gut, es kann natürlich sein, es bietet jetzt noch viel Raum, es kann noch gut weiterentwickelt werden, aber die Demo-Docs haben mir auch nicht gefallen. Die werden ja im Zweifelsfall wieder auftauchen, weil... Im Zweifelsfall wird ein Demogorgon wieder auftauchen. Ja. Wenn das sowas wie die Vorstufe des Demogorgons ist. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass die da kreativer werden irgendwie. Ich fand den Demogorgon einfach vom Design her cool. Und jetzt hast du auf einmal wie so Hund, also da... Das Vieh war für mich eher wie so eine Pflanze, die laufen kann, so Demogorgon. Ja. So. Ja. Auch das Gesicht, das haben ja die Demodogs auch wieder so ein bisschen. Mhm. So. Aber die sind mir wieder zu tierähnlich irgendwie. Das war es, glaube ich, für mich. Mir war das Design irgendwie zu schlicht. Ja. So, und der Mindflayer irgendwie, meine, der hat schon was, wenn man den so sieht. Der sieht schon krass aus. Geil. Der Kopf sieht so ein bisschen aus wie so ein Spermium. Und auch wieder diese Parallele zu diesen unterirdischen Gängen. Ja. Ja, das ist... Die vielen Arme, da, gell? Da kann richtig geiler, verkopfter Scheiß rauskommen. Hm. So. Ich fand ja cool wirklich, dass die auch so als Trivia wirklich am Anfang der Staffel drauf anspielen, auf diese Gänge, gell, auf dieses Graben und so. Die sind ja am Anfang dieser Arcade-Halle. Ja. Und da spielen sie dieses... Dragon Slayer. Nee, das andere Spiel, was sie spielen. Dick Duck. Gibt's auch eine Folge, die so heißt. Da musst du ja auch buddeln, musst du ja auch graben, genau. Quasi. Und da... Das ist mit die Anspielung. Durch die Gänge gehen, durch... anspielen. Genau. Also auch, dass die diese unterschwellige Liebessache, dass der Prinz versucht, die Prinzessin zu retten und so ein Kram. Das ist ja auch so ein Thema, was dann später wieder kommt, so ein bisschen angeteased wird. Mhm. So. Und dann am Ende haben sie auch mit dem Lied eben, das wollte ich vorhin sagen, ja. Da bin ich nicht mehr fertig geworden. Entschuldigung. Mit dem Every Breath You Take, das ist auch wieder ein Ausblick in die Zukunft eigentlich. Es ist ja eigentlich ein Stalker-Song. Ja, muss es geht eigentlich sagen. Um Stalker, ja. So, und es ist als einer der größten Liebessongs irgendwie eingegangen in die Geschichte, was total merkwürdig eigentlich ist. Das Ding hat tatsächlich beim Schreiben an den Stalker gedacht, wie ein Stalker jemanden anhimmelt, eigentlich every breath you take, every step you take, I'll be watching you. Ja, eigentlich wenn total du das so betonst, böse, ne? Gell, ist es total gruselig, gell. Ja, ja. Und das passt ja auch wieder schön. Am Ende sieht man eben den Mindflayer. Guckt der Mindflayer so richtig runter auf die Schule. Genau, das heißt, er ist immer noch da und beobachtet die Jungs und die Mädels. Ja. Und er wird nicht nachgeben, so nach dem Motto. Das hätte es zum Beispiel für mich auch nicht gebraucht. Das war für mich nochmal so ein... Ah, musste das jetzt noch sein? Ich fand das nach dem Snowball? Na, ich hatte den Snowball, diese Abschiedsszene fand ich super. Und dann kippt das nochmal und das Ding ist immer noch da. Und da habe ich gedacht... Gut, nachdem ich das gehört habe mit dem Every Breath You Take, soll eine Anspielung drauf sein. Ja. Meinetwegen. Dann ist okay, diese Szene nochmal zu machen, aber ich hätte sie nicht gebraucht. Nee. Warum nicht einfach weglassen und dann hätte man die Option gehabt, woanders hinzugehen. Das hätte man dann doch. Hätte man den Mindflayer lassen können. Haben die das so derbe angeteased in der letzten Staffel? Eigentlich nicht. Nee. Die haben in der ersten Staffel mehr geteased, muss man sagen. Die hätten das doch machen können. Ach, die haben in der ersten Staffel mehr geteased? Haben wir den Mindflayer da schon mal gesehen? Nee, das nicht, aber da wird angeteased, dass Hopper die Waffeln da in diese Kiste packt, so nach dem Motto, wird Elf wieder anlocken und aber Will kotzt dieses Vieh aus quasi, wo auch nicht klar ist, ob es wirklich dort ist. Das haben sie nicht in dem Gespräch Beyond Stranger Things, haben sie gesagt, viele denken, dass es das Vieh ist, es muss es aber nicht sein, weil eigentlich, es muss nicht dort sein, es kann auch noch was ganz anderes sein. Cool. Kann stimmt, an das Vieh habe ich gar nicht mehr gedacht. Was aussah wie so stimmt, das wird aus, der wird ausgebrochen. Aber so die hätten doch eigentlich, aus, ne? die hätten doch eigentlich das machen können wie in dem Trailer, die hätten doch quasi das Ende, das Rauszoomen aus der Schule. Mhm. Mit im Hintergrund Every Breath You Take hätte sofort jeder gewusst, es ist Snowball. Ja. Und hätten dann einfach nur genau diese Szene, die am Ende war, hätten sie sich für einen Teaser für die nächste Staffel nehmen sollen. Oder so. Ja. Hätten eine Cut machen müssen und hätten das als Teaser für die nächste Staffel, Stranger Things 3 noch am Ende, weißt du, das wäre super nice gewesen. Und das in einem halben Jahr, dann wäre Stranger Things in einem halben Jahr nach Release der Staffel gemacht. Mhm. Wären sie wieder sowas von im Gespräch gewesen. Also ich hätte das nicht noch unbedingt dran geballert. Ich bin da bei dir. Das war für mich zu viel. Also ich war am Ende voll wieder da. Wie gesagt, für mich hat der Anfang war behäbig. Sie wollten natürlich mehr erzählen von der zweiten Staffel. Wie gesagt, ich war auch sauer auf viele Figuren, weil sie sich einfach verhalten haben, wo ich denke... Nicht nachvollziehbar. Hopper zum Beispiel auch, da kommt dieser Journalist, dieser Detektiv an, erzählt denen was von Verschwörungstheorien und sowas. Und er so, oh, du bist ein Idiot und sowas. Hab ich gesagt, wen willst du gerade hier verarschen, Hopper? Ja. Meine, klar, man kann es nachvollziehen, er will da Elfie beschützen und sowas, will da auch nicht zeigen. Er hat natürlich auch wie so eine Kooperation mit dieser staatlichen Behörde. Ja, das wird ja auch nochmal erzählt. Auch nicht so richtig. Genau, aber da hätte ich den einen in die Fresse hauen können. Weißt du, wie das so kommt, so, oh, wir sind ein Idiot. Und die Staffel davor macht er übelst die Nachforschung, erfährt alles, gell, und nimmt alles für bare Münze. Ja, ist halt jetzt Teil des Games. Ist voll Detektiv, ne? Ja, ist Teil des Games. Und auf einmal stellt er den da als Idioten hin. Ja. War übrigens für mich auch eine starke Figur. Den fand ich super geil, den Detektiv. Das stimmt. Und die Eltern von Barb fand ich auch geil. Ja. Die haben so gepasst. Das stimmt. So, wie die dann noch diese Chicken Wings essen da, gell, als sie dort sind. Gell. Wie nicht Billy, ja, der Typ halt mit den geilen Haaren. Ja. Wie der da auch reinbeißt dann in diese Hühnerkeule, gell, dann so. Stimmt. Da haben sie auch in dem Gespräch Beyond Stranger Things gesagt, das musste der 7-mal oder so drehen und jedes Mal musste der an das Ding beißen, das war keine Attrappe oder sowas, jedes Mal musste der da reinbeißen. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als in die Hühnchenkeulen zu beißen. Ich glaube, irgendwann geht dann das am Sack, wenn du über die Sehne brauchst. Gell? Ja, ja. Und die waren natürlich kalt. Na klar. Aber gut, kaltes Hühnchen geht auch. Ja, klar. Ah, das soll ich nicht so haben. Das soll ich nicht so haben. Ja, die geilsten Loden des Jahrtausends, ey. Und was ich noch... Wie gesagt, was ich noch am meisten feiere an der zweiten Staffel, ist dieser geile Comic-Con-Trailer. Mit diesem geilen Thriller-Remix, den ich dir gezeigt habe. Alter. Das ist so geil. Das ist einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe. Der ist so on point und hat nicht zu viel verraten. Diese Szene, wo die sich in der Schule rumdrehen, in den Ghostbusters-Kostüm, da denkst du, die sehen irgendwas total Schlimmes, irgendwas total Krasses. Und dabei fällt ihnen einfach nur aus, keiner kommt verkleidet. Ach du Scheiße, so ungefähr. Das war auch eine super Szene. Warum bist du eigentlich Wankman? So geil. Na, ich kann nicht Winston sein, ich bin nicht... Ja, wenn du nicht schwarz bist. Super geil. Er ist kein Wissenschaftler. Er ist der, als letztes dazukommt. Das hat auch super gepasst, dass die das nochmal so analysieren. Ja, also, das war so richtig schön. Zusammenfassen. Genau. Wir haben uns seit Wochen, ich habe Winston nicht fest zugesagt. Super geil. Ja, ist auch ein toller Dialog gewesen. Ja, also die Interaktion untereinander ist echt super. Ja. Das kann man gar nicht anders sagen. Also das ist schon richtig fett. Und diese Halloween-Folge, die war für mich auch der Knüller. Die war super geil. Das ist ja gleich die zweite Folge gewesen. Ghostbusters. Super geil. Ghostbusters ist eben auch hart geil. Haben die das zum Bingen raus? Ja, gell? Die haben das nicht jede Woche eine Folge. Die hatten das mit einmal... Die haben das zum Bingen rausgehauen. Das weiß ich, weil ein Freund von mir gesagt hat, einen Tag, nachdem es... draußen war, nächsten Tag, oh, erstmal Stranger Things durchgebinged, so. Kleinen Tag danach, an dem Samstag. Oder ja, an dem Sonntag. Es hat keine zwei Tage gedauert, war das fertig. Halt super gut. Also, ich habe mich riesig gefreut, aber ich teile mir sowas immer gerne ein bisschen ein von so Serien, die ich, weil ich es auch mit meiner Frau gucke. Mhm. Und, ja, deswegen teilen wir uns das immer ein bisschen ein und so. Das wollen wir uns einfach mal aufbewahren und dann schön immer genießen. Eine Folge. Mhm. Weil man muss ja dann immer so ewig warten, bis das nächste kommt. Das ist das Problem. Ja, ja, aber ich stell dir mal vor, man hätte einen Überfluss daran. Wie schnell man das auch leid hätte. Dann würde es auch keinen Spaß machen. Wie anspannend die erste Staffel war. Die zweite Staffel war nicht so gruselig wie die erste, auf jeden Fall. Also, was heißt gruselig? So alte Hasen wie uns erschreckt nichts mehr, gell? Aber so, der hatte manchmal ein bisschen mehr Spannung. Mir ging's halt auch so, in der ersten Staffel habe ich auch, ja, mehr Spannung gehabt, mehr Angst auch, dass jemand sterben könnte, sag ich mal. Mhm. In der zweiten Staffel, das war wahrscheinlich für Guck mich mal, das... In der zweiten Staffel war für mich dann das Ding, habe ich gedacht, okay, der stirbt alles nicht, Hauptperson. Da war das für mich schon so, ich hatte gar nicht mehr so die Sorge, dass jemand sterben könnte. Ja. Und deswegen war mir auch... Es ist halt kein Game of Thrones. Deswegen es ist halt kein Dark Souls. Deswegen war für mich die Figur eben hier, Bob Newby. Da war es zum Sterben. Das war für mich, ich habe gedacht, wenn er stirbt, das interessiert mich überhaupt nicht. Echt, ich fand es übelst scheiße. Ich habe das richtig gehofft, ey. Ja, ich war schon ein bisschen traurig, dass der gestorben. Ich habe nur gedacht, der Weg für Chopper wurde geebnet. Chopper. Blowjobber. Oh Gott. Chopper. Ich überlege gerade, was meine Lieblingsfigur ist oder welcher mein Lieblingsschauspieler ist oder meine Schauspielerin. Elf. Für mich ist es Elf und Lotentoni. Der hat die letzte Staffel denn richtig gewonnen, finde ich. Ach so, Lotentoni. Steve Harrington. Ich war gerade bei Justin. Steve Harrington, der Lotentoni. Den mag ich sehr. Also ich finde... Der hat in der letzten Staffel so unglaublich gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Sympathie. Also so richtig nicer Dude geworden. Das war, glaube ich, auch eine Entscheidung, die sie so ein bisschen später getroffen haben eigentlich. Also ja. Das war eine Entscheidung, die nicht so geplant war, glaube ich auch. Und die Haare. Hm. Boah. Ja, die... Ich hätte die diese Krise ist schon der Hammer. Also für mich von der zweiten Staffel war es, glaube ich, sogar hier Brett Gellman. Den fand ich irgendwie ultra geil. Von dem hätte ich gerne mehr gesehen. Also das war der, quasi dieser Journalist, dieser Privatdetektiv. Ja. Den fand ich irgendwie Hammer, so von der Persönlichkeit. Wenn die dann auch zu dem hinkommen, dass er so richtig verlottert ist und sowas, ja. Gell, so richtig Kunde, gell. Merkst eigentlich, der ist auch so ein halber Nerd, gell. Und den fand ich irgendwie Hammer, ich hab dann nur gelacht. Wen ich auch noch gut finde, ist, na, Dustin ist natürlich weit vorne. Ich finde auch Winona Ryder auch ziemlich cool irgendwie. Auch wenn die so eine überbehütende Mutter, so fast hysterische Mutter spielt. Ich finde das irgendwie ultra krass gespielt, so von der, so wie die das darstellt. Und auch diese Lichter, das war ja auch eine Entscheidung, das habe ich heute in der Trivia nachgelesen, mit den Lichterketten in der ersten Staffel, das sollten eigentlich die Kinder machen. Das haben sie auch umentschieden quasi. Aha, also eigentlich sollten die Kinder auf die Idee kommen quasi, also die Freunde von Will, dass sie mit diesen Lichterketten interagieren. Und dann haben sie aber gedacht, nee, es kommt eigentlich viel cooler, wenn die Mutter aus Sorge, also dass man diese ganze Gefühlspalette hat, diese Sorge, diese Hoffnung, Angst auch, weil der Demogorgon auch sie dann verfolgt hat, gell, oder ihr auf die Schliche kommt, gell, der fast einbricht in die Wohnung und sowas. Ja. So diese ganze Palette, das fand ich eine sehr gute Entscheidung, wenn du das im Nachhinein so hörst. Ja. Wenn die Kinder das gemacht hätten, klar. Die wäre halt total egal gewesen. Na. Die hat halt ihren eigenen Plot dadurch gekriegt. Genau. Fand ich eine super Entscheidung, das kam auch Winona Ryder, der Figur auch, also Joyce, sehr zugute, fand ich. Ja. Ja, aber wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt so viele geile Figuren. Dr. Brenner ist eigentlich, fand ich in der ersten Staffel so stark. Hat mich ein bisschen geärgert, dass der... Das war für mich auch so eine Nebenbedrohung. Wie ist der nochmal gestorben? Das überlege ich auch gerade, ob der gefressen wurde von dem Hogok? Nee, da war doch irgendein... Ich weiß es nicht. Wie ist der gestorben? Hat sie ihn? Nee. Also sie hat auf jeden Fall ein paar Leute umgelegt in der ersten Staffel. Warte, das finden wir raus. Dr. Brenner. Weiß ich gar nicht mehr. Das war gar nicht so eine tragische Szene, glaube ich, oder? Brenner's Death. Ach ja, die sind dann in der Schule, genau. Ja. Das und dann, sogar letzte Folge sein. Genau, ja. Und dann kommt der Demogorgon rein und erwischt ihn mit. What the fuck? Stimmt, der wird dann direkt überfallen. Hm. Ja, das war auch, das wurde auch nicht so zelebriert, gell? Ja, gut, ich fand. Szene. Aber ich fand den irgendwie so eine Bedrohung, auch so für Elfen. Ich hätte so mir aber noch eine Aussprache zwischen den beiden gewünscht. Hm. Ich hätte sogar fast gewünscht, dass Elfie ihn so zur Rede stellt, auch weitermacht. Das wäre auch geil gewesen. Das wäre hart gewesen, ja. Aber da haben sie sich so aber ein bisschen so unbefleckt gelassen. Nicht. So ist aber Elfie nicht. Hm. Ich weiß nicht, ob die das machen würde. Ich meine, ja, die macht ja nur Selbstverteidigung. Hm. Das merkst du ja. Im Endeffekt haben sie ja in der zweiten Staffel vor die Entscheidung stellvertretend gestellt mit diesem Typen aus dem Forschungslabor. Der war ja für sie eigentlich auch wie so eine Hassfigur. Hm. Und hat viel zu ihrem Leid auch beigetragen. Und ihrer Kollegen, da also ihrer Forschungskollegen sozusagen, Forschungsobjekte, die damit gequält wurden. Und sie hat sich ja dann dagegen entschieden. Oh, hier die, jetzt sehe ich gerade hier ein Bild. Diese Frau, die auch auf dieser Regierungsseite mit ist, in der ersten Staffel. Mit langen Haaren sieht sie ganz schön böse aus, finde ich. Ungewohnt. Kennt man kaum wieder, ey. Ja, gell? Die haben ja übrigens auch die Frisur von ihr, von Elfie, haben sie ja von Mad Max abgekupfert, also von dem Film Mad Max. Von dem neueren. Von dem neueren, ne, von Charlize Theron. Darin war obwohl die Frisur. Obwohl, das steht ihr wieder ganz gut. Auch so platt. Inspiriert so ein bisschen. Ich sag dir, aus der wird mal was. Ey, die ist immer noch 13. Ich habe neulich mal ein Bild gesehen, da hat sie so ein bisschen gemodelt für T-Shirts. Ey, wisst ihr, dass die aus... Sah auch stark aus. In Spanien geboren. Aus Marbella. Spain. Spanish Girl. Spanische Version. Welcome to see you in California. Such a lovely place. Ich verstehe auch nicht ganz in der zweiten Staffel, warum sie dieses andere Versuchsobjekt, warum sie die damit reingehauen haben irgendwie. Ja. Das ist klar, vor allem hat sie die Eröffnungsszene mit ihrer Truppe da, mit ihrer Gangstertruppe. Ja, aber und dann taucht sie die restlichen Folgen fast nicht mehr auf und dann plötzlich glaube, kommt diese siebte Folge, wo sie komplett drin ist. Ich glaube, das war wichtig für Elfies Identitätsklärung. Also ich meine, ihr Papa kann es ihr nicht mehr erklären, ja. Und sie fühlt sich ja in dem Moment sehr, sehr alleine und verlassen. Ja. Und vielleicht haben sie es einfach nur gebraucht, damit noch jemand da ist und so weiter. Weil eigentlich macht es ja auch Sinn, dass da auch noch andere Kinder waren. Es war ja in der ersten Staffel schon gezeigt, dass da noch mehr Kinder waren. Ja, im Prinzip kannst du dir einen, ja, du kannst Finger abzählen, wie viele kannst du eigentlich X-Men draus machen, ja. Das stimmt, gell. Und der hat mich ein bisschen mal an ihr General Striker, hat er mich immer erinnert, da. Stimmt. Da gibt's in X-Men 3, ich glaube in X-Men 3, gibt's diesen einen Typen, der hat einen Sohn, der hat Flügel, Engelsflügel. Ja. Und der Vater sieht genauso aus wie Papa von Stranger Things, genau so. Und da wurde ich sofort dran erinnern. Eigentlich auch Parallelen dazu. So. Mhm. Demnächst. Ach, ich hab übrigens schon rausgefunden, dass Elfie ein Adamantium-Skelett kriegt in der nächsten Staffel. Kriegt sie doch neue Kräfte. Mhm. Das Herz der Krallen aus. Es könnte so eine Weihnachtsfolge werden, Stranger X-Mans. Ja, aber nee, oder Star Wars Weihnachtsspecial wie ist der? Also Chewbacca. Ach, Chewbacca. Hm. Das ist ja auch immer cool, dieses Geräusch von Dustin. Genau, stimmt. Das macht er auch immer wieder, gell? Ja. Der ist auch für mich wirklich Dustin als der Schauspieler, das ist so charismatisch, wie der einfach actet und dass er drauf ist. Das ist so richtig so ein gute Laune-Typ. Was ich eben auch so beeindruckend fand, muss ich jetzt nochmal eine Lanze brechen für den Mike-Schauspieler in S. Am Anfang hat man sich gedacht, Stranger Things. Und dann, aber nach ein paar Minütchen, Da hatte es so einen ganz anderen Charakter in S. Stimmt. Ja, da war der eher so Dustin-mäßig, so dämliche Sprüche, unflätig. Das sah eigentlich genauso aus wie in Stranger Things, bloß ist ja eine Brille aufgefallen. So, aber er hat es geschafft, trotzdem was anderes zu verkörpern. Das stimmt. Ich hatte auch sofort Mike so im Gedächtnis, dachte so, Mike, hä, das ist nicht Mike. Was ist mit dem los? Was ist mit Mike passiert? Was ist da bescheuert? Aber das ist gut. Ach so, aber hat er gut hinbekommen, ja. Ich hoffe nur, dass mit denen nichts passiert. Weißt du wie? So Leute, die so jung, übelst jung ins Showbusiness gezerrt werden, ja. Macaulay Culkin, sage ich nur. Mhm. Da ja 12 Jahre mit Mila Kunis zusammen war, ja, der Lucky Bastard, ey. Wollte ich nur mal nebenbei anmerken. Das ist ein Lucky Bastard. Lucky Bastard. Mila Kunis. Mila Kunis. Also Peter, für mich wäre ich durch mit Stranger Things. Ja, ich auch. Wenn ihr Stranger Things nicht kennt und euch komplett habt spoilern lassen von uns, guckt euch trotzdem an. Das sind so viele Momente, an die wir wahrscheinlich auch nicht gedacht haben, wie Barb mit ihrem geilen VW und so weiter und so fort. Ja, vielen Dank. Also ich hätte mein Pulver für heute verschossen. Ja, ich auch. Und geile Serie. Wartet auf die Nachfolgeserie und die dritte Staffel. Und dann auf Anger Things. Und dann auf German Things. German Things. German Wings. German Wings. Schönen Tag hier auf dem German Wings Flug 538 auf die Zerschellen. Ist gemein. Gut. Jo, Leute, haut rein. Peter, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, wie immer. Ja, mir auch. Und wir können ja schon mal sagen, Folge 12, Death Note. Oh ja. Und wie gesagt, schaut mal nach Cara Buono. Einen schönen Abend mit wunderbaren Einblicken wünsche ich euch und oder Tag, wann auch immer ihr das hört. Bono hat 21 Kuriks gekriegt. Bono hat einen Scheißhaufen von 21 Kuriks gemacht. So geil, die Schweizer. Ja, Bono hat einen Scheißhaufen von 21 Kuriks gemacht. Eine geile Folge. Herrlich. Wir müssen mal einen South Park Podcast machen. Ja, brauchen wir nur genug Bier. Ja, bist du und, so ein Bier-Fan? Und einen Park. South Park. Wow, Peter. Du bist ein Tier. Leute, bis zum nächsten Mal. Peter drückt auf Stopp. Tschüss. Halt, Stopp.